wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM. Heute haben wir das schöne Thema Kulturarbeit und sozialer Frieden. Sachzwang FM wird heute regelrecht soziologisch. Es geht sogar um sowas wie Klassenkampf. Wir haben heute zwei Beiträge im Programm. Der erste geht ungefähr 70 Minuten und ist betitelt über das Unbehagen an der Kulturindustrie, die Bewegung der französischen Kulturprekären und die Kritik des Spektakels. Den haben wir eigenverantwortlich gekürzt und im Original kommt dieser Aufsatz von Bernd Bayer. Der zweite Beitrag kommt von Ulrich Enderwitz und hat den Titel 200 Jahre deutsche Intelligenz. Das ist richtig im doppelten Sinne zu verstehen. Erstens geht es um die deutsche Intelligenzia als Klasse des Bildungsbürgertums. Und natürlich auch leider wieder um die deutsche Ideologie. Da geht es um Namen wie Friedrich Schiller, Arthur Schopenhauer, Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl und Martin Heidegger. Und noch unausgesprochen Jürgen Habermas. Kunst ist tot, dekretierten die modernen Avantgarden, von den Dadaisten bis zu den Situationisten. Doch wie ein Zombie wankt sie weiter durch die Gesellschaft des Spektakels. Die Aufhebung der Kunst im alltäglichen Leben ist auf negative Weise verwirklicht. In der hohnlachenden Erfüllung des Wagnerschen Traums vom Gesamtkunstwerk, wie es Adorno und Horkheimer formulierten. Das triumphierende Spektakel programmiert die Gestaltung der gesamten Umwelt mittlerweile so weit, dass hier und da bereits von einem Totalkunstwerk die Rede ist. Fassen wir mit Guy Debord die Kultur als die allgemeine Sphäre der Erkenntnis und der Vorstellungen des Erlebten, der in Klassen geteilten Gesellschaft, als jene Fähigkeit zur Verallgemeinerung, die getrennt besteht, als Teilung der intellektuellen Arbeit und als intellektuelle Teilung der Arbeit, so kommt dennoch eine relativ unerwartete Komplikation hinzu. Die moderne Kultur, so schreibt Jean-Pierre Baudet, ein Weggefährte Debords, ist nicht mehr offen eine Klassenkultur, nicht einmal mehr eine Klassenkultur mit universalistischer Bestimmung, sondern die Monstrosität einer wahren Kultur. Man kann folglich nicht mehr von Klassenkultur reden und man ist veranlasst, von Kultur des Systems zu sprechen, das heißt von kultureller Ware. Entsprechend ist Kulturindustrie, intellektuelle Produktion und Konsumtion unter den Imperativen von Warenförmigkeit und der dazugehörigen Verwaltungsförmigkeit. Das heißt, unter der Fuchtel von Kapital und Staat. Die durch und durch zur Ware gewordene Kultur muss auch zur Starware der spektakulären Gesellschaft werden, schrieb Debord 1967. Diese Tendenz ist von der jüngsten Entfaltung der Gesellschaft des Spektakels in vollem Umfang bestätigt worden, wobei die imperialistische Bereicherungsbewegung der Kultur, die gleichzeitig der Niedergang ihrer Unabhängigkeit ist, durch die rekuperierten Momente der Kontestationsbewegung eine besondere Note erhielt. Bereits in der Folge der Revolten von 1968 war eine erstaunliche Ausweitung des Kulturbegriffs zu verzeichnen, die insbesondere in Deutschland der alten Kulturnation um sich griff. Dort hatte sich die revolutionäre Arbeiterbewegung nie von ihrer fast kampflosen Niederlage gegen den Nationalsozialismus erholt. Und deshalb lag in der Bundesrepublik die Versuchung für einen Teil der Rebellen nahe, sich in ihrer relativen Isolation als Gegenkultur in Form einer Szene zu organisieren. Das hatte einen großen Nachteil. Die Kritik der gesellschaftlichen Totalität, die das qualitative Moment jeder revolutionären Phase ist, wurde eingegrenzt. Mehr und mehr zog sich die Kritik in die Sphäre des kulturellen Überbaus zurück. Zu der etablierten Kultur gesellte sich zunächst eine Gegenkultur, die später mit dem Rückgang der Revolte zur Alternativkultur verkam. In den 80er Jahren begannen sich die Kulturen wie Karnickel zu vermehren. Politische Kultur, Diskussionskultur, Unternehmenskultur, Esskultur, Beziehungskultur, jedes x-beliebige gesellschaftliche Phänomen wurde als kulturelles begriffen. Und es fehlt nicht an Ideologen, die mittlerweile die Warenproduktion selbst als Gesamtkunstwerk verstanden wissen wollen, wie der Philosophaster Peter Kozlowski, der dreist postuliert: Wirtschaften heißt kulturschöpferisch tätig sein. Auch in Frankreich ist diese Tendenz bekannt. Im gängigen, positiven und lobhudelnden Diskurs habe die Generalisierung des Kulturbegriffs ihre Vollendung gefunden, schreibt Jean-Pierre Baudet. Da ja künftig sehr wenige Umstände, Verhaltensweisen und vor allem Dummheiten existieren, von denen man nicht hört, dass sie kulturell seien oder das ist ihre Kultur. Das Tragen des Chador und die interne Organisation eines Unternehmens. Ein Getränk mit Kohlensäure und das Tätowieren am Hintern. Die Aggression auf offener Straße und der Gebrauch des Handys. Die Homo-Ehe und die Comics und der ganze Rest ebenso. Damit wolle man sagen, dass all das nicht mehr diskutiert werden dürfe, weil es ja einen kulturellen Wert habe. Unter dem Deckmantel der Kultur ist man somit zu einer unerwarteten und eigentlich unglaublichen Verwechslung von Knechtschaft und Freiheit gekommen. Und es handelt sich dabei nicht um die spezifische Macht dieser oder jener Ideologie, sondern um die universelle Macht der wahren Form und der Mentalität, die sie als materialisierte Ideologie verbreitet. Aber die neue Organisationsweise der Gesellschaft des Spektakels, die sich durch die sogenannte dritte technologische Revolution, die Entwicklung der Mikroelektronik, ergibt, verschärft die generelle gesellschaftliche Krise auch im Hinblick auf die Kulturindustrie. Diese Krise hat sich exemplarisch in der Bewegung der französischen Intermittents du Spectacle manifestiert, der nur mit Unterbrechungen beschäftigten Spektakelproduzenten, die im Folgenden als Kulturprekäre bezeichnet werden. Beginnen die in der spektakulären Kulturproduktion Beschäftigten zu revoltieren, wie in Frankreich im Frühjahr und Sommer 2003, steht potenziell die gesamte Gesellschaft zur Disposition. Zumal, wenn sich die Kämpfe der Spektakelproduzenten in einem Umfeld allgemeiner Unruhe abspielen. Denn die Kulturproduktion ist ein für die Kritik besonders anfälliger Sektor der Gesellschaft. Dort wird die Ideologie hergestellt, die Bilder, die Überlebensstile, der ganze Ersatz für das richtige Leben, das in der falschen Gesellschaft nicht gelebt werden kann. Wird diese Produktion unterbrochen, setzt unvermeidlich ein gesellschaftliches Rumoren ein, beschnüffeln die Verwalter dieses Sektors das Phänomen, dass die Arbeiter der spektakulären Kultur, Kommunikation und Information die Arbeit verweigern und versuchen, es auf ihre Weise zu erklären. Doch das Bewusstsein der in der Kulturproduktion Beschäftigten hinkt regelmäßig dem ruinösen gesellschaftlichen Gang der Dinge hinterher. James Semprün schrieb bereits 1976 zu Recht: Während unter den Spezialisten der Repression zweifellos Leute existieren, die über die Gefährlichkeit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Krise klar genug sehen unterhalten die Lohnabhängigen der Kultur und der spektakulären Information mehr als irgendwer sonst Illusionen über ihren eigenen Bluff und finden in den Bildern reformistischer Ausrichtung und euphorischer Neuerung, die sie selbst serienmäßig herstellen, ein tröstliches Motiv. Nicht einmal die Veränderungen, denen das Kunstwerk und die Tätigkeit der Kulturproduzenten durch die Entfaltung neuester Reproduktionstechniken unterworfen sind, hält sie davon ab. Walter Benjamin hatte bereits 1936 den Verlust der Aura des Kunstwerks mit den zu seiner Zeit neuen Reproduktionstechniken, insbesondere der filmischen, zu erklären versucht. Die technische Reproduktion habe um 1900 einen Standard erreicht, auf dem sie nicht nur die Gesamtheit der überkommenen Kunstwerke zu ihrem Objekt machen und deren Wirkung den tiefsten Veränderungen zu unterwerfen begann, sondern sich einen eigenen Platz unter den künstlerischen Verfahrensweisen eroberte. Insbesondere das Hier und Jetzt des Kunstwerks, sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet, fällt bei der Reproduktion aus. Und das Hier und Jetzt des Originals macht den Begriff seiner Echtheit aus. Während aber die manuelle Reproduktion des Echten als Fälschung abgestempelt wurde, das Echte also seine volle Autorität bewahrt, ist das der technischen Reproduktion gegenüber nicht der Fall. Denn sie erweist sich als dem Original gegenüber selbstständiger und kann das Abbild des Originals in Situationen bringen, die dem Original selbst nicht erreichbar sind. Die geschichtliche Zeugenschaft des Echten gerät dadurch ins Wanken. Die Folge ist eine bislang unbekannte Erschütterung der Tradition und eine Umwälzung der sozialen Funktion der Kunst. Ihre Fundierung auf Politik anstelle ihrer Fundierung auf das tradierte Ritual. Gegen die, wie Benjamin es fasste, technisch aufgerüstete Ästhetisierung der Politik, welche die Nazis betrieben, um den Mythos gewaltsam wieder auferstehen zu lassen und die Massen nach ihrer Vorstellung zu formen, schlug Benjamin deshalb als kommunistische Maßnahme die Politisierung der Kunst vor. Nicht nur die objektiven Veränderungen, sondern auch die bewusste Intention der Dadaisten, die Aura zu zerstören, spielte eine wichtige Rolle. Die Dadaisten drückten ihren Antiwerken mit den Mitteln der Produktion das Brandmal der Reproduktion auf und ruinierten damit die individuelle Versenkung des Kunstbetrachters in das überkommene auratische Kunstwerk, die nach Benjamins Konzeption ein Merkmal der vorhergehenden Ära war. Mit den neuen Reproduktionstechniken, die sich durch die Digitalisierung ergeben, stellen sich diese Probleme auf höherer Stufenleiter. Nicht nur ist jedes Werk von Musikstücken über Bilder oder Filme bis hin zu Büchern in digitalisierter Form beliebig oft reproduzierbar, und zwar nicht nur von denjenigen, die, wie es zu Benjamins Zeiten noch der Fall war, über teure und unhandliche Reproduktionsapparaturen verfügen, sondern von jedem, der einen Computer besitzt. Zudem sind die digitalisierten Werke potenziell von jedem, der über Zugang zum Internet verfügt, an jedem Ort und zu jeder Zeit abrufbar. Dadurch erhält das Original mitsamt seiner geschichtlichen Zeugenschaft einen weiteren schweren Schlag. Wie soll, wenn das Original nicht verfügbar ist, die digitalisierte Reproduktion auf ihre Übereinstimmung mit dem Original überprüft werden? Die berühmten Fälschungen etwa, die unter Stalin an Fotografien vorgenommen wurden, sind unter den Bedingungen der Digitalisierung prinzipiell von jedem Laien durchführbar. Doch auch das, was man künstlerische Tätigkeit nennt, ist großen Veränderungen unterworfen. Sie entfernt sich weiter von ihrem handwerklichen Ursprung. Der moderne Schöpfer hat sich in immer weiteren Bereichen seiner Tätigkeit der neuesten Reproduktionstechnologien zu bedienen, die sich, wie bereits die, von denen Benjamin sprach, einen Platz unter den künstlerischen Verfahrensweisen erobern. bereits an der computergestützten Animation, mit deren Hilfe weite Bereiche der Filmindustrie umgekrempelt und unzählige Statisten und Trickfilmzeichner arbeitslos gemacht werden, wird das Ausmaß der Veränderungen offensichtlich. Aber der Kampf zwischen Tradition und Neuerung, der nach Debord das innere Entwicklungsprinzip der Kultur der geschichtlichen Gesellschaften ist auf dem Gebiet der Kunst mittlerweile in einem seltsamen Immobilismus erstarrt. Der Einsatz neuer Technologien in einer neuen Medienkunst führt keineswegs über traditionelle künstlerische Inhalte hinaus. Die Reproduktion des Alten findet nur mehr technologisch aufgerüstet statt. Obgleich experimentell in ihren Mitteln, sind die Inhalte der Medienkunst oft von der Anpassung an Ausdrucksformen geprägt, die in den traditionellen Medien schon durchgespielt wurden. Mit hohem technischen Aufwand zeigen zum Beispiel Computergrafiken und Computeranimationen offenbar meist nur Bilder oder Bildfolgen, deren Herkunft aus der traditionellen Kunst, vor allem aus dem Surrealismus, unschwer abzulesen ist und die daher thematisch keine neue Ästhetik zum Ausdruck bringen, sondern nur andere Produktionsmittel benutzen. Auch im Hinblick auf die Tendenz der Verschmelzung von Werbung und Kultur lässt sich feststellen, bezeichnend für die neue Sensibilität, die aus dem Interface mit der Technik entsteht, seien aber wohl die Musikvideos, eine Mischung aus stilistischen Eigenschaften der Werbung, dem experimentellen Film und den Metamorphosen des Surrealismus. Dieser endlose Bezug auf den Surrealismus ist ein weiterer Beleg für die These, die Guy Debord bereits 1967 aufstellte. Der Dadaismus und der Surrealismus sind die beiden Strömungen, die das Ende der modernen Kunst kennzeichneten. Sie sind, wenn auch nur auf eine relativ bewusste Weise, Zeitgenossen des letzten großen Ansturms der revolutionären proletarischen Bewegung. Und das Scheitern dieser Bewegung, das sie gerade im künstlerischen Feld, dessen Hinfälligkeit sie proklamiert hatten, eingeschlossen hielt, ist der Hauptgrund für ihre Immobilisierung. Der Dadaismus wollte die Kunst abschaffen, ohne sie zu verwirklichen. Und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie abzuschaffen. Die seitdem von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat gezeigt, dass die Abschaffung und die Verwirklichung der Kunst die unzertrennlichen Aspekte ein und derselben Aufhebung der Kunst sind. Die Befreiung der Sinnlichkeit, die in der modernen Kunst lediglich als Versprechen präsent ist, soll im alltäglichen Leben einer befreiten Gesellschaft verwirklicht werden. Die Situationisten waren ihrerseits Zeitgenossen eines neueren großen Ansturms der revolutionären proletarischen Bewegung, in dem ihre Konzeption der Revolution sich Bahn brach. Im revolutionären Mai 68, als der erste wilde Generalstreik der Geschichte stattfand, ließen sich ihre Parolen überall an den Wänden lesen und sie versuchten, gegen alle Fraktionen einer bankrotten, bürokratischen Linken der antistaatlichen Macht der Räte zum Durchbruch zu verhelfen. Ihre Konzeption der Aufhebung der Kunst im alltäglichen Leben wurde in den Wirren in Angriff genommen, wenn auch nur für kurze Zeit. Der Mai 1968 war der Beginn einer neuen Epoche insoweit, als die Zeit wieder revolutionär wurde. Doch das Scheitern dieser Bewegung und die spätestens mit der Niederlage der revolutionären Bewegungen in Italien, Spanien und Polen zu Beginn der 80er Jahre einsetzende Epoche der Restauration hat das Schicksal der früheren künstlerischen Avantgarden in einem gewissen Sinne auch der situationistischen Kritik zuteil werden lassen. Seit den großen Ausstellungen in New York, Paris und London Ende der 90er Jahre werden die Hervorbringungen der Situationisten, explizite Antikunstwerke, die dem Verschwinden gewidmet waren, ins Museum verfrachtet und in den Kunstkanon integriert. Auf diese Weise soll die Attacke der Situationisten auf die Kunst neutralisiert, rekuperiert werden. Nur ihr größtes und schönstes Antikunstwerk, die revolutionäre Situation des Mai 1968, die sie gemeinsam mit Millionen Revoltierender verwirklichten, ist nicht museumstauglich. Es gilt daher, jede Erinnerung daran zu verfälschen. Daran arbeiten unentwegt die einschlägigen Spezialisten, Historiker, Soziologen, Psychologen und andere polizeiliche Denker der Herrschaft. Die handelnde Kritik erfasste 1968 sämtliche Bereiche der Gesellschaft, was das Merkmal einer einschneidenden gesellschaftlichen Umwälzung ist. Auch die Kulturproduktion wurde nicht verschont. Doch kaum hatten einige modernistische Spektakelproduzenten, um zu zeigen, dass auch ihnen die moderne Kritik nicht fremd war, großmäulig das Ende des Romans, das Ende des Films und so weiter verkündet, machten sie sich daran, genau diese Formen nach altem Muster zu reproduzieren. Baudet erklärt zu Recht: In einer Epoche, in der alle Rollen und alle gesellschaftlichen Funktionen von Misstrauen erfasst und mit Schande bedeckt waren, wie es in der Zeit nach 1968 der Fall war, war einzig der Künstler noch unvorsichtig genug, seinen Berufsstolz zu affirmieren, sich als Schöpfer aufzuspielen. Ein weiterer Beweis, dass jenes Milieu noch vor seiner gegenwärtigen medialen Karikatur buchstäblich mit dem herrschenden System verschmolzen ist. Doch trotz der restaurativen gesellschaftlichen Tendenzen zeigt sich in Frankreich im Jahr 2003, wie schnell die Gesellschaft von plötzlichen Eruptionen erschüttert werden kann. Ende März brechen Streiks in den Schulen aus, beginnend in ärmeren Regionen, und zwar gegen ein Dezentralisierungsgesetz der Regierung. Insbesondere soll der Zentralstaat demnach nicht mehr als Arbeitgeber von Dienstleistungspersonal in den Schulen fungieren. Schnell weiten sich die Lehrerstreiks im ganzen Land aus. Ende April entbrennt zudem ein Konflikt um die Renten im öffentlichen Dienst. Man soll länger arbeiten, weil man ja auch länger lebt. Mit diesem Argument versucht die Regierung, ungeachtet der Steigerungen der Produktivität, die Rentenreform zu verkaufen. Die Gruppe Temps Critique kommentiert: Wie kann man schroffer sagen, dass das Rentensystem nur so lange lebensfähig ist, wie die Individuen nicht oder nicht zu lange davon profitieren? Und tatsächlich funktionierte das System, das am Rande der glorreichen 30 Jahre installiert wurde, mit einem perfekten Zynismus. Jenseits des öffentlichen Dienstes und seiner Spezialregelungen wurde die Rente mit 65 Jahren auf Arbeiter angewandt, deren durchschnittliche Lebensdauer um die 60 Jahre betrug. Auch die Lehrer trifft diese geplante Neuregelung. Sie kämpfen sozusagen an zwei Fronten gleichzeitig und stellen den harten Kern der Streikbewegung im öffentlichen Dienst dar. Die Organisation des Streiks findet überwiegend in Basisversammlungen statt, die teils branchenübergreifend sind. Im Mai treten zudem die Eisenbahner in den Streik. Damit hat die Bewegung die Grenze des unmittelbaren Interessenkampfes überschritten. Die Rentenreform berührt die Interessen der Eisenbahner nicht. Sie sind einer Sonderregelung unterworfen. Allerdings scheitert der Versuch von radikaleren Eisenbahnern, den Streik über den Aktionstag hinaus auszudehnen. An diesem Tag sind landesweit zwischen 1 und 2 Millionen Menschen auf der Straße, mit hoher Streikbeteiligung auf dem Energiesektor, bei Post und Telekom, bei diversen landesweit erscheinenden Tageszeitungen, bei Radio France und dem Fernsehsender France 3. In einigen Bahnhöfen kommt es in der Folge zu handfesten Auseinandersetzungen mit Bürokraten der sogenannten kommunistischen Partei nahestehenden Gewerkschaft CGT, die eine wilde Fortsetzung des Streiks nicht dulden wollen. Aber diese Form der Autonomie bleibt eingeschränkt. Zwar verbreitet sich sehr rasch der Ruf nach einem Generalstreik in den Versammlungen und auf den immer größer werdenden Demonstrationen, doch die Taktik der CGT, auf einzelne Aktionstage hin zu mobilisieren, setzt sich durch. Und außerhalb der Aktionstage ist der Streik, abgesehen von den Schulen, minoritär. Musik. Im Mai ruft außerdem die globalisierungskritische Bewegung zu Protesten gegen ein G8-Gipfeltreffen auf. Gewisse absurde Züge sind dabei nicht zu übersehen. Bereits in der Phase der Vorbereitung des Gegengipfels traf sich der französische Staatspräsident Jacques Chirac mit 20 Nichtregierungsorganisationen. Bei dieser Gelegenheit erklärte der Vorsitzende von ATTAC Frankreich dem Staatspräsidenten im Namen von ATTAC die totale Unterstützung für ihre Tätigkeit, ebenso wie die des Außenministeriums gegen den Krieg im Irak, und sagte: Sie haben für den Frieden, gegen eine unipolare Welt, für die Respektierung des internationalen Rechts gearbeitet und wir begrüßen Ihren politischen Mut. Sie haben sehr zum Glanze Frankreichs beigetragen. Doch eine Kleinigkeit trübt den Glanz der Grande Nation. Wir weisen die Innenpolitik zurück, die von den G8-Ländern, insbesondere Frankreich, auf dem Gebiet der Renten, der Beschäftigung, der Gesundheit, der Ausbildung durchgeführt wird. Diese Politik bleibt vollständig inspiriert vom angelsächsischen Liberalismus. In der Frage der Konkurrenz zwischen dem alten Europa und den Vereinigten Staaten um die Hegemonie im Nahen Osten ergreift der ATTAC-Sprecher also mit nationalistischer Werf Partei für den französischen Staat. Im innenpolitischen Konflikt um Renten und so weiter dient ihm der angelsächsische Liberalismus als Sündenbock. Die sogenannte Kommunistische Partei ihrerseits erreicht mit einem Aufruf zu einem Bürgerforum, der bei einem weiteren Aktionstag verteilt wird, den Gipfel der Ideologisierung. Zu einer Zeit, in der auf den Demonstrationen die Abschaffung der Regierungsprojekte und keineswegs deren Neuverhandlung sowie der Generalstreik im Zentrum stehen. Eine große Mehrheit der Lohnabhängigen will, dass die Regierung ihre Projekte zurückzieht, um mit den Sozialpartnern wirkliche Verhandlungen für eine andere Reform zu eröffnen. Es ist Zeit, die verfügbaren enormen Reichtümer bereitzustellen, die heutzutage in der Spekulation und in den Finanzprofiten vergeudet werden. Schließlich gehe es bei dieser Volksmobilisierung darum, unsere Schule und unsere Renten vor den Mächten des Geldes zu retten, was die Regierung mit ihrer unverantwortlichen Position nicht sehen wolle. Volksmobilisierung gegen die Finanzspekulation und die Mächte des Geldes, die unsere Schule und unsere Renten bedrohen. Weiter so, Volksgenossen. Die ehemaligen Stalinisten präsentieren sich, nachdem ihnen aus unerfindlichen Gründen ihr großartiger autoritärer Pseudosozialismus abhanden gekommen ist, als eine Mischung aus ATTAC gegen Finanzmärkte, für Bürgerrevolte und verantwortlicher Sozialpartnerschaft. Doch sie haben insofern leichtes Spiel, als die Inhalte des Kampfes in dem engen Rahmen gewerkschaftlicher Forderungen verbleiben und die Versammlungen sich als unfähig erweisen, einen Generalstreik zu organisieren. Anfang Juni 2003 tritt ein drittes Element in die Auseinandersetzungen ein, die sogenannten Intermittents du Spectacle, die Kulturprekären. Sie sind nicht fest angestellt, sondern arbeiten in der Regel an Projekten, die zeitlich befristet sind. Zeiten der Beschäftigung wechseln sich ab mit Zeiten der Beschäftigungslosigkeit, in denen neue Projekte vorbereitet werden. Es handelt sich hier um einen hochgradig zersplitterten Arbeitsmarkt mit Klitschenproduktion und hoher Fluktuation von immer mehr Arbeitskräften, die sich um ein Arbeitsvolumen balgen, das mit dem Wachstum der Anzahl der Arbeitskräfte nicht Schritt hält. Für die Kulturprekären galten in Frankreich bisher Sonderregelungen, die ihnen trotz ihrer prekären Lage Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung einräumen. Diese Sonderregelungen wurden von der Regierung nunmehr angegriffen. Sie sah sich veranlasst, eine Reform vorzunehmen. Erst kurz vor der Neuverhandlung der Gesetze entwickelt sich ernsthafter Widerstand. Während die CGT eine Demonstration der Kulturprekären vorbereitet, organisieren unabhängig von der CGT Anhänger der Assoziierten Prekären von Paris und der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft CNT in schneller Folge Aktionen im Sektor des Spektakels. Die Aktivisten handeln als Minderheit und auf dem überaus zersplitterten Terrain der kulturellen Produktion, was einen kollektiv geführten Interessenkampf schwierig macht. In der ersten Phase geht es daher vor allem darum, mit weiteren Unzufriedenen Kontakt aufzunehmen und die eigenen Forderungen zu propagieren. Das Mittel dazu sind insbesondere Besetzungen, bei denen Versammlungen mit anfangs oft nur 25 oder 30 Beteiligten abgehalten werden, um mit anderen Kulturprekären zu diskutieren. In dieser ersten Phase unterbrechen die Aktivisten in Theatern die Vorstellungen, um dem Publikum Flugblätter mit den eigenen Forderungen vorzulesen. Ein Studio von Radio Europe wird okkupiert, um eine halbe Stunde Sendezeit zu fordern. Erfolglos. Bei einer Aktion in den Redaktionsräumen der Tageszeitung Libération kann zumindest der Abdruck eines Artikels zur Problematik der Kulturprekären durchgesetzt werden. Das Ziel all dieser Aktionen ist es, die Kampfbedingungen zu verbessern. Nach dem ersten Höhepunkt der Proteste, der nicht für eine wilde Ausweitung der Streiks genutzt werden konnte, kommt es an einem weiteren Aktionstag mit Großdemonstration in Paris zu einer Eskalation. Während in der Nationalversammlung über die Rentenreform diskutiert wird, nebelt die Polizei die Place de la Concorde am gegenüberliegenden Ufer der Seine, wo die Demonstration stattfinden soll, mit Tränengas ein. Einige hundert Demonstranten liefern sich mit ihnen eine Straßenschlacht. Aber der Großteil der Demonstration wird vom Ordnerdienst der CGT umgeleitet, damit er nicht in die Auseinandersetzungen verwickelt wird. Etwa 1.000 bis 2.000 Demonstranten ziehen von der Place de la Concorde los in Richtung Opéra Garnier. Ein Teil von ihnen platzt in die Aufführung von Mozarts Così fan tutte. Die Polizei räumt die Oper und sperrt etwa 60 Protestierende über Nacht ein. Gewerkschafter, Lehrer, Kulturprekäre. Ein Querschnitt der Bewegung. Tags darauf demonstrieren unter Leitung der CGT rund 3.000 Kulturprekäre gegen das Projekt zur Einschränkung ihrer Arbeitslosenbezüge. Doch langsam aber sicher läuft der Bewegung gegen die Schul- und Rentenreform die Zeit davon. In Anbetracht der nahenden Sommerferien und des ausbleibenden Generalstreiks versucht eine Minderheit der streikenden Lehrer noch, die Aktionsformen zu radikalisieren. Ein Boykott der Abiturprüfungen soll die Regierung zum Nachgeben bewegen. Doch der geplanten Radikalisierung der Kampfform entspricht keine Radikalisierung der Inhalte. Das Abitur verhindern zu wollen, führt nicht dazu, es auf den Versammlungen zu kritisieren. Doch wenn die Lehrer für die Aufrechterhaltung des Abiturs und der gegenwärtigen Form der Bewertung sind, werden sie es auch nicht behindern. Und genau das geschieht. Ein Boykott des Abiturs bleibt aus. Zu Beginn der Sommerferien versandet die Bewegung gegen die Schul- und Rentenreform. In der Anhänglichkeit der Lehrer an die Egalität der Institution Schule, die sie durch das Dezentralisierungsgesetz gefährdet sehen, und an den nationalen Charakter der Diplome, drückt sich eher eine jakobinische politische Überzeugung aus. Und der Widerspruch zwischen der formellen Autonomie der Bewegung und der jakobinischen politischen Überzeugung verhindert jede weitergehende Perspektive. Die Kulturprekären bleiben somit zunächst allein auf weiter Flur zurück. Aber ihre Bewegung kommt erst jetzt richtig in Schwung. Die Kulturprekären stellen in den Augen der PAP, der Assoziierten Prekären von Paris, nur ein Beispiel dar für die generelle Prekarisierung, der immer mehr Arbeiter unterworfen sind. Insofern soll über den Abwehrkampf der Kulturprekären hinaus versucht werden, die Sonderregelungen potenziell auf alle Prekären auszuweiten. Die andere politische Klammer soll die Forderung nach einem garantierten Einkommen darstellen, unter der auch Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger sich in die Auseinandersetzungen integrieren sollen. Aber diese, die Grundkategorien des Kapitalismus, Geld, Arbeit, Staat, affirmierende Strategie, funktioniert nicht. Man wird sehen, warum. Zunächst aber schwappt eine Welle direkter Aktionen durch den Sektor des Spektakels. Auf den Vollversammlungen der Pariser Koordination sind Hunderte von Kulturprekären versammelt. Oft finden nach Ende der Versammlungen Aktionen statt, die von der Aktionskommission vorbereitet wurden. Eine Aufführung in der Comédie Française wird sabotiert, indem Hunderte vor dem Gebäude laut klatschen und Parolen rufen. An einem Abend wird das Lido blockiert, an einem anderen ein Kino. Wilde Arbeitsniederlegungen finden statt oder Interventionen in Fernseh-Live-Shows. In der Provinz etablieren sich nach dem Pariser Muster weitere Koordinationen. Insgesamt 28 werden es schließlich sein. Zudem werden die großen kulturellen Sommerfestivals 2003 bestreikt und fallen aus. Ein harter Schlag für die Tourismusindustrie, die vor allem in der Provinz von diesen kulturellen Spektakeln abhängig ist. Doch die direkte Demokratie in der Pariser Koordination währt nur kurze Zeit. Schnell organisiert sich die Koordination in Kommissionen, die gehalten sind, der Generalversammlung Rechenschaft von ihren Aktivitäten abzulegen. In einigen dieser Kommissionen werden die Neigungen von Künstlern und Politikern zur Paranoia, zum Ekozentrismus, zum Sektenwesen, zur aktivistischen Meritokratie und so weiter Gestalt annehmen, die mehr und mehr Leuten missfallen werden, schreibt eine teilnehmende Videocutterin. Als die Aktivisten der ersten Tage erschöpft ihre Mandate niederlegen, werden sie von den Künstlern und den Politikern ersetzt, die der direkten Demokratie und der Souveränität der Versammlung ein Ende bereiten werden. So wird hinter dem Rücken der Versammlung eine Kommission Beziehungen zu den Abgeordneten geschaffen. Und man munkelt, dass die schauerliche sogenannte Sozialistische Partei die branchenübergreifende Kommission unterwandert. In den Versammlungen müsse man künftig schon dafür kämpfen, dass vor den Abstimmungen überhaupt eine Debatte stattfindet. Auch inhaltlich regrediert die Bewegung. Unwidersprochen wird auf einer Vollversammlung der Pariser Koordination zur Verteidigung der Exception culturelle française, der berühmten französischen kulturellen Ausnahme, aufgerufen. Ein Instrument des französischen Staats zur Programmierung seiner Kulturpolitik. Eine Erklärung vom Juli 2003 spiegelt das ganze Elend affirmativen Denkens wider. Liebes Publikum, liebe Künstler und Bühnentechniker, im Juni wurde ein vom französischen Arbeitgeberverband initiierter Vertragsentwurf, der unsere berufsspezifische Arbeitslosenversicherung betrifft, von drei minoritären Gewerkschaften unterzeichnet. Es ist eine Logik der Kulturvermarktung, die die Produktion materiellen Reichtums zum einzigen Wert erhebt. Sie ist auch Symptom einer politischen Tendenz, die ganz Europa betrifft, das bis jetzt die sogenannte europäische kulturelle Ausnahme bewahrt hat. Diese kulturelle Ausnahme besteht darin, durch Gesetze der Europakonvention das Prinzip der Subventionierung von Kultur zu schützen und wehrt sich dagegen, die Kultur als einfaches Handelsgut zu betrachten. Trotzdem existiert in vielen europäischen Ländern immer noch so gut wie keine soziale Absicherung für Künstler. Wir rufen Sie alle auf, Sie alle, die wie wir das Theater lieben, Sie alle, die wie wir denken, dass die Produktion menschlichen und intellektuellen Reichtums ein Grundwert ist, den es zu verteidigen gilt. Wir rufen Sie auf, solidarisch zu sein mit dem Kampf der Künstler für den Schutz der Kreation und der in ihr Wirkenden, in Frankreich wie in allen anderen Ländern Europas auch. Natürlich handelt es sich bei diesem Text um einen Versuch, die Bewegung zu internationalisieren, aber lediglich als Kampf der Künstler für den Schutz der Kreation und der in ihr Wirkenden, was ein wenig an Appelle zum Schutz bedrohter Tierarten erinnert. Verschwunden sind die Prekären außerhalb der spektakulären Kulturproduktion, welche die Koordination ihrem Namen nach ja auch organisieren will. Die sogenannte französische kulturelle Ausnahme wird großzügig zur europäischen erklärt, und als Subventionierung von Kultur verstanden. Kein Gedanke an die Kritik des Spektakels und der Verdinglichung der Kultur. Vielmehr erinnert die Absicht, die Kultur nicht als einfaches Handelsgut zu betrachten, an die staatsfetischistische Ideologie. Der regulierende Staat als Bündnispartner im heldenhaften Kampf gegen den angelsächsischen Ultraliberalismus, gegen Hollywood und gegen den amerikanischen Kulturimperialismus. Im Übrigen wird der Produktion materiellen Reichtums umstandslos die Produktion menschlichen und intellektuellen Reichtums entgegengesetzt, während beide doch von der Logik der Ware kommandiert werden. In dieser Periode, schreibt jene Zeitzeugin, können alle Debatten in der strategischen Frage zusammengefasst werden. Soll man angesichts der Unflexibilität der Regierung die Aktionen radikalisieren, indem man sie anderen im Kampf befindlichen Sektoren öffnet? Oder soll man eher versuchen, die Gunst der Öffentlichkeit und der Kulturwelt zu gewinnen? Anfangs denkt die übergroße Mehrheit, dass diese beiden Strategien zusammen verfolgt werden können. Und wir sind nur einige vereinzelte Individuen, die versichern, dass der Einheitsdiskurs über die Rettung der französischen Kultur jede praktische Solidarität mit den anderen Sektoren außerhalb einer pseudoprivilegierten sozialen Nische verhindert. Die große Masse der Bevölkerung und insbesondere die anderen prekären Arbeiter war nicht im geringsten von der Zukunft dieser verfaulten Ware betroffen. Zwar teilen nicht alle diese Sichtweise, aber die kulturelle Strategie wird regelmäßig durch Interventionen von Lehrern verstärkt, die sich als Publikum der Theatersäle und Festivals mit den Forderungen der Kulturprekären solidarisch erklären. Im Vertrauen auf diese Unterstützung gelingt es den Künstlern nach und nach, ihre Ideologie durchzusetzen. Sie verteidigen eine vorgeblich engagierte, wahre Kultur gegen die Angriffe einer Massensubkultur, der sie misstrauen. Ich habe nie begriffen, wo diese engagierten Künstler die Grenze ihres Misstrauens ziehen. Der Inhalt ihrer Werke, die ohne die Subventionen des Kulturministeriums nicht existieren würden, überschreitet selten den Moralismus eines Einführungskurses in Staatsbürgerkunde. Auch auf der Ebene der Aktionsformen sind gewisse Defizite zu verzeichnen. Die Gruppe Tant Kritik bemängelt, dass in dem Streik nie die Kritik der Tätigkeit als solcher ausgedrückt wurde. Was ins Auge gefasst wurde, war nicht die Abschaffung des Spektakels als getrennter menschlicher Tätigkeit, sondern seine Suspendierung. Die Kulturprekären haben ein weiteres Mal die Erfahrung gemacht, dass es nicht möglich ist, die Öffentlichkeit hinter den Forderungen und Aktionen zu sammeln, ohne die Existenz des Spektakels selbst aufzulösen, ohne mit bestimmten Funktionen und Rollen zu brechen. Angesichts von Reaktionen wie »Amüsiert uns und haltet die Klappe«, die eine Nicht-Anerkennung des Künstlers als menschliches Individuum signalisieren, kann dieser dann mehr oder weniger bewusst antworten: Wenn ihr mir diese Anerkennung verweigert, werdet ihr keinen Zugang zu meiner Kunst haben. Alle Welt verbleibt dann in der ursprünglichen Trennung, der des Tauschvertrags zwischen Verkäufer und Käufer, Produzenten und Konsumenten. Zumindest in anderer Hinsicht aber enthält die Bewegung der Kulturprekären auch sprengende Momente. Die Zeitzeugin bemerkt: Die endlosen Debatten, ob die Blockade bestimmter alternativer Festivals und Theateraufführungen nun angemessen sei, die Frage, ob man die Öffentlichkeit mit Hohngelächter empfangen sollte oder nicht, wenn sie ihre Unzufriedenheit kundtat, des Spektakels beraubt zu werden, sind der Beweis, dass die Bewegung der Kulturprekären auch eine illusionslose Revolte gegen die Perspektive ausgedrückt hat, mehr arbeiten zu müssen, um weniger Geld zu verdienen. Auf dieser elementaren Grundlage hätte sich die Bewegung explizit als sommerliche Folge der sozialen Bewegung des Frühjahrs entwickeln können und müssen. Diese hier vorgestellte elementare Grundlage beschränkt die Kritik jedoch auf die ökonomischen Zumutungen der kulturellen Warenproduktion, auf die Verteilung des Mehrwerts. Insofern stellt sie auch einen Rückzug vor den subjektiven Mängeln der Bewegung dar. Das kommt nicht von ungefähr, denn das Gesetz des Schweigens zu brechen, das die Produktionsweise der Kultur verdeckt, das heißt den kulturellen Markt zu sabotieren, erscheint vielen als selbstmörderisch. So siegt die kulturelle Strategie schließlich schnell unter der Führung sogenannter linker Künstler und der Vertreter eines garantierten Einkommens. Daher der beschleunigte Verfall der Bewegung der Kulturprekären. Vom lächerlichen Happening über die Transformation der Koordination der Prekären in einen Verein bis zur letzten Forderung nach einer Debatte über die Zukunft der Kultur im Fernsehen zur besten Sendezeit. All das, um letztlich nichts zu erreichen. Was also konnten die Kulturprekären bei der Sabotage der Kultur verlieren, was sie nicht mit ihrer feigen kulturellen Strategie bereits verloren haben? Im Hinblick auf die angeblich subversiven Qualitäten der Kultur oder auch der Kunst aber ist zu konstatieren, die Kultur präsentiert sich nicht nur als eine Ideologie von Possenreißern, sondern auch als ein Deckmantel der Mäßigung. Die situationistische Internationale folgerte dennoch vor bereits 40 Jahren, dass es in der Perspektive der Subversion dieser Gesellschaft vollends vergeblich ist, sich einer künstlerischen Logik zu verschreiben, als sie alle ihre Mitglieder ausschloss, die noch diese Illusion teilen konnten. Und das in einer Epoche, in der die künstlerische Avantgarde-Aktivität noch nicht bloß das reine Plagiat oder bestenfalls die Plattenimitationen der zeitgenössischen Scharlatane war. Immerhin veranschaulicht im Februar 2004 ein Aufruf, der innerhalb kurzer Zeit von mehr als 20.000 Kopfarbeitern unterschrieben wurde, dass die Unruhe im Bereich der intellektuellen Produktion weiter besteht. Aber dieser Aufruf hat keine praktischen Konsequenzen und inhaltlich ist er von mehr als zweifelhafter Qualität. Nachdem die Verfasser lang und breit erklären, dass einer Universität ohne Kredit nichts näher stehe als ein stillgelegtes wissenschaftliches Labor, einem Kulturprekären ein prekärer Doktorand, einem Architekten ein Anwalt oder ein Arzt, dessen Freiheit zur Ausübung seines Berufs mehr und mehr eingeschränkt werde, einem Arbeitslosen ohne weiteren Anspruch auf Arbeitslosenallokation, ein Künstler auf Sozialhilfe, einem Lehrer seine Schüler. Nachdem sie also alles und jedes miteinander vermengt haben, stellen sie großartig fest: Alle diese Sektoren des Wissens, des Forschens, des Denkens, des sozialen Bandes, Produzenten von Kenntnissen und der öffentlichen Debatte, sind heute Objekt massiver Angriffe, die einen neuen Anti-Intellektualismus des Staats enthüllen. Eine Politik der Verarmung und der Prekarisierung aller Räume, die für kurzfristig unproduktiv, nutzlos oder dissident gehalten werden, der ganzen unsichtbaren Arbeit der Intelligenz, aller Orte, an denen sich die Gesellschaft denkt, träumt, erfindet, pflegt, beurteilt, repariert. Dieser angebliche Anti-Intellektualismus des Staats ist aber nichts anderes als die Entwicklung des Kapitalismus selbst. Die neuen Produktivkräfte, die durch die dritte industrielle Revolution zur Verfügung gestellt werden, entwerten einen großen Teil der geistigen Fähigkeiten. Auf eine ähnliche Weise, wie früher das handwerkliche Geschick durch die industrielle Produktion entwertet wurde. Auf die Entwertung der Handarbeit folgt die Entwertung der Kopfarbeit. und das unter den Bedingungen der Massenarbeitslosigkeit, wie sie sich in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern in den vergangenen 30 Jahren durchgesetzt hat. Das sorgt für eine Beunruhigung unter den Führungskräften, Überbleibseln des städtischen Kleinbürgertums aus dem 19. Jahrhundert, das lohnabhängig wurde und nunmehr von Arbeitslosigkeit bedroht ist. Als Kompensation für diese Entwicklung stellt die spektakuläre Gesellschaft die Ideologie der Selbstverwirklichung in und durch die Arbeit zur Verfügung, die insbesondere bei den Kulturprekären, die sich gerne als kreativ, schöpferisch, unabhängig und flexibel bezeichnen, auf fruchtbaren Boden fällt. So ist bei ihnen eine ähnliche Grenze festzustellen wie bei den Lehrern, die das Abitur boykottieren wollten, ohne es zu kritisieren. Die eigene Tätigkeit, die eigene Rolle und Funktion in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung wird von der Kritik weitgehend ausgenommen. Die Kritik der Arbeit bleibt rudimentär. Was umso bedauerlicher ist, als der Kulturprekäre in einem gewissen Sinn ein Modell des Arbeiters der Zukunft ist. In den gegenwärtigen Repräsentationen steht der Künstler neben einer möglichen Verkörperung des Arbeiters der Zukunft. Mit der Figur des erfinderischen, mobilen Professionellen, störrisch gegenüber Hierarchien, wesentlich motiviert, gehalten in einer Ökonomie des Ungewissen, den Risiken individueller Konkurrenz und den neuen Unsicherheiten beruflicher Laufbahnen stärker ausgesetzt, als ob die Kunst ein Prinzip der Fermentation des Kapitalismus geworden sei. Gerade die radikale Kritik dieser neuen Rolle und Funktion, welche die Gesellschaft des Spektakels dem Künstler zugedacht hat, könnte einem Interessenkampf der Kulturproduzenten eine universalisierbare Dimension verleihen. Generell gilt für die Streikbewegungen im Bereich der Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft zwar die Prognose von Tant-Kritik: In dieser Gesellschaft, in der die Kenntnisse, die Information, die Kommunikation, die Kultur und die technischen Wissenschaften die Hauptfaktoren der Wertschöpfung sind, werden die Lohnabhängigen der Reproduktion, die die kapitalistische Dynamik umkehren, sich notwendigerweise in der ersten Reihe künftiger revolutionärer Erschütterungen finden. Aber die Anhänglichkeit der Kopfarbeiter an die Ideologien der Middle Class von kreativer Arbeit und Autonomie im Dienste des Warenfetischs stellt ein nicht zu unterschätzendes Hindernis dafür dar. War bereits bei den Kämpfen der französischen Kulturprekären die Fetischisierung der Nationalkultur mit ihrem impliziten Bezug auf den Staat ein maßgebendes Element zur Neutralisierung radikaler Kritik, so stellt sich das Problem in der deutschen Kulturnation in doppelter Schärfe. Zu Recht hat Karl Marx bereits vor 160 Jahren festgestellt: In Frankreich genügt es, dass einer nichts sei, damit er alles sein wolle. In Deutschland darf einer nichts sein, wenn er nicht auf alles verzichten soll. Womit er das Problem zunächst auf der individuellen Ebene fasste, um fortzufahren: In Frankreich ist die partielle Emanzipation der Grund der universellen. In Deutschland ist die universelle Emanzipation Conditio sine qua non der partiellen. Die Wahrheit dieses Ausspruchs lässt sich in den Protesten gegen die Hartz-IV-Reformen erneut bewundern. Das partielle Interesse, die Abschaffung der Hartz-IV-Reformen, wurde bereits auf den ersten Demonstrationen von der Parole »Wir sind das Volk« konterkariert. Ein Appell an die Verwalter des Staats ersetzte den Interessenkampf. Anders gesagt, noch bevor sich ein partielles Interesse Geltung verschaffen konnte, waren die Protestierenden bereits in den Höhen der Abstraktion angelangt. Symptomatisch für die Debatten unter deutschen Kulturprekären ist ein Interview mit der Gruppe kleines postfordistisches Drama, abgekürzt KPD, bestehend aus 4 Frauen. Sie haben 15 Leute in Berlin, inklusive uns selbst, interviewt, die nicht nur kulturelle Produkte, sondern auch kritische Diskurse und gesellschaftspolitische Handlungsfelder erarbeiten. Eine Standardfrage lautete: Sollten Kulturproduzentinnen sich aufgrund ihrer gesellschaftlichen Vorzeigerolle mit anderen sozialen Bewegungen zusammentun, um an neuen Formen der Organisierung zu arbeiten? Mit den Interviews sollte das Verhältnis zwischen der Prekarisierung der jeweiligen Lebensverhältnisse und der Widerspenstigkeit von Kultur- und Wissensproduktion untersucht werden. Statt über die vermeintliche Widerspenstigkeit von Kultur- und Wissensproduktion zu grübeln, das heißt über die Widerspenstigkeit des Spektakels, ließe sich ebenso gut über die Widerspenstigkeit des Gefängnisses sinnieren, das seine gesellschaftliche Funktion ebenso gut erfüllt wie das Spektakel. Und die Widerspenstigkeit dieser Kulturproduzentinnen scheint von einem ähnlichen Kaliber zu sein wie die von Gefängniswärtern, die über die Prekarisierung ihrer Arbeitsverhältnisse klagen, ohne einen Gedanken an ihre gesellschaftliche Funktion zu verschwenden. Der Wunsch nach Kontinuität der Arbeit war der am meisten formulierte, stellen sie fest. Die Arbeit sickert in dein Leben, beschreibt eine Interviewte, aber ein gutes Leben sickert scheinbar nicht genug in unsere Arbeit, wodurch diese dann wiederum zu etwas transformiert werden könnte, mit dem man kollektiv zufrieden wäre. Zudem scheinen die Gedanken der Interviewten durch das Spektakel bereits dermaßen stark geprägt zu sein, dass sie in ihrem Vorstellungshorizont kaum alternative Lebenskonzepte auffinden. Die Perspektive aber, gutes Leben und ihre eigene entfremdete Arbeit im Spektakel zum Zwecke kollektiver Zufriedenheit zu versöhnen, ist allem, was an Kritik der Kunst, der Ideologie, des Spektakels, der Arbeit, Kritik des Staats, des Kapitals, wie in den letzten 200 Jahren hervorgebracht wurde, radikal entgegengesetzt. Sie spüren deutlich, dass sie als prekäre Kopfarbeiter nicht glücklich sind, wollen aber als Kulturproduzenten anerkannt werden. Das unglückliche Bewusstsein als spektakuläre Kopfarbeiter kompensieren sie durch die fantastische Vorstellung einer gesellschaftlichen Vorzeigerolle, auf deren Grundlage sie sich auch noch mit anderen Arbeitern organisieren wollen, anstatt diese Rolle mitsamt den in ihr steckenden Mystifikationen zu kritisieren. Selten hat sich der Anspruch auf eine gesellschaftliche Führungsrolle, und sei es nur auf dem Gebiet der pseudoradikalen Kontestation, derart verschämt dargestellt. Darin zeigt sich erneut, in den Worten von Marx, jener bescheidene Egoismus, welcher seine Beschränktheit geltend macht und gegen sich geltend machen lässt, der dazu führt, dass in Deutschland jede Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft ihre Niederlage erlebt, bevor sie ihren Sieg gefeiert, ihre eigene Schranke entwickelt, bevor sie die ihr gegenüberstehende Schranke überwunden, ihr engherziges Wesen geltend gemacht, bevor sie ihr großmütiges Wesen geltend machen konnte, so dass selbst die Gelegenheit einer großen Rolle immer vorüber ist, bevor sie vorhanden war. Diese Beschränktheit der Kritik aber hat in der spezifischen Verfasstheit der deutschen Kulturnation ihren Kulminationspunkt. Das integrierte Spektakuläre, das heute dazu tendiert, sich weltweit durchzusetzen, findet in seiner deutschen Form, in jener Form, die das Staatssubjekt Kapital in Deutschland in der Folge der friedlichen deutschen Revolution von 1989 angenommen hat, eine besondere Qualität. Die Vormachtstellung im Augenblick der Installierung des integrierten Spektakulären schien Guy Debord zufolge Frankreich und Italien zugefallen zu sein, und zwar durch das Zusammenspiel einer Reihe von historischen Faktoren. die bedeutende Rolle der stalinistischen Partei und Gewerkschaft im politischen und geistigen Leben, die schwache demokratische Tradition, die lange Monopolisierung der Macht durch eine Regierungspartei, die Notwendigkeit, überraschend aufgetreten nach revolutionärer Kontestation ein Ende zu bereiten. In Deutschland aber, das in Ost wie West von einer überaus schwachen demokratischen Tradition und der langen Monopolisierung der Macht durch eine Regierungspartei geprägt war, haben sich die zwangsdemokratisierten Nachfolger der narzisstischen Konterrevolution mit den Erben der stalinistischen Konterrevolution aus der DDR zur Verwaltung der warenproduzierenden Gesellschaft vereinigt. Es handelte sich also hierzulande nicht um die Fusion einer Partei der Macht mit einer Partei der Opposition, wie kläglich deren Rolle als oppositionelle Kraft, geschweige denn als Revolutionäre, auch immer ausgesehen haben mag. Die DDR-Stalinisten waren nicht Opposition, wie die sogenannten kommunistischen Parteien in Westeuropa, sondern unmittelbar als Staatspartei organisiert. Zudem waren und sind sie ebenso wie ihre feindlichen Brüder aus dem Westen zutiefst vom deutschen Nationalismus geprägt, der aus einer romantisch-völkischen, gegen die Aufklärung und gegen die Französische Revolution gerichteten Tradition stammt. Dass von der bürokratischen Klasse in der DDR ebenso wie von der herrschenden Klasse der BRD immer wieder beschworene gemeinsame kulturelle Erbe von Luther bis Bismarck erleichterte den Ostbürokraten die Integration in die großdeutsche Kulturnation. Die wiederum speist sich aus den trüben Quellen der deutschen Kultur als Ausdruck einer imaginierten deutschen Volksseele. Das zeigte sich bereits im 19. Jahrhundert, als in den ökonomisch fortgeschrittenen Nationen England und Frankreich die Weltausstellungen für das Establishment zu Wallfahrtsstätten zum Fetisch Ware wurden, während in Deutschland den Platz des entsprechenden Wallfahrtsortes Bayreuth eingenommen hat, wo bis heute zum Entzücken des deutschen Establishments alljährlich Richard Wagners mystisches Germanentum zelebriert wird, und sei es in einer vorgeblich ironisierten Form, wie bei den infantilen Inszenierungen eines Christoph Schlingensief. Die Ideologie von der deutschen Kulturnation aber hatte und hat vor allem eine kompensatorische Funktion. Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bemäntelte sie die ökonomische wie politische Rückständigkeit Deutschlands und war ein Placebo für das deutsche Bürgertum, das seine politische Emanzipation der Kollaboration mit den feudalen Mächten opferte. In Krisenzeiten eignet sich die deutsche Kultur perfekt dazu, mit ihren romantisch-kulturellen Werten aus vorkapitalistischen Zeiten, dem durchmarschierenden Kapitalismus, ein mystifiziertes Bild der Vergangenheit entgegenzusetzen, um jede den Verhältnissen angemessene moderne Kritik zu neutralisieren. Das ist ein Verfahren, das die traditionell regressiv antikapitalistisch gebärdende deutsche Intelligenzia zu einer gewissen Perfektion getrieben hat. Vom Kulturpessimismus im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zur sogenannten konservativen Revolution in der Weimarer Republik. Mal ist es die Ständegesellschaft, mal ein puritanisches Preußentum, mit dem die Intelligenzia dem Kapitalismus zu Leibe rücken will. So ist es in den heutigen Krisenzeiten wenig überraschend, dass sich auch in den Debatten deutscher Dichter und Denker erneut ein regressiver Antikapitalismus bahnbricht, der nach bewährtem Muster alle Übel der Warenproduktion, dem spekulativen Finanzkapital, dem raffenden, im Gegensatz zum ehrlich schaffenden deutschen Kapital und den USA als Protagonisten eines schmarotzenden Heuschreckenkapitalismus zuschreibt, um den sozialen Frieden zu retten und im deutschen Nationalismus die Rettung vor einer mystifizierten Globalisierung zu suchen. Ergänzt wird dieses Szenario von deutschen Kulturschaffenden in zweierlei Hinsicht. in der um sich greifenden Forderung nach einer Deutschquote im Radio, mit der ihnen der deutsche Staat unliebsame Konkurrenz aus aller Welt vom Hals halten soll, und im ungenierten Ranschmeißen an jenen Neonationalismus, der die deutsche Kulturnation als gut bewaffnete Weltfriedensmacht gegen den US-amerikanischen Kulturimperialismus in Anschlag bringt, was bereits schöne, in den deutschen Nationalfarben schillernde Popbands hervorgebracht hat, die bei großen parastaatlichen Spektakeln im Fernsehen zu bewundern sind. Ist die deutsche Ideologie auf diese Weise rund erneuert, stellt sich für jede kritische Strömung die Frage nach den Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Eine Antwort, die der Aktualisierung bedürfte, formulierte Richard Hülsenbeck, nachdem der deutsche Kulturbetrieb die Massaker des Ersten Weltkriegs mit seinem Gesäusel von Geist, Kultur und Innerlichkeit begleitet hatte. 1920 stellte Hülsenbeck fest, dass von Seiten der Dadaisten zum ersten Mal aus der Frage, was ist die deutsche Kultur, Antwort Dreck, die Konsequenz gezogen worden ist, nun mit allen Mitteln der Satire, des Bluffs, der Ironie, am Ende aber auch mit Gewalt gegen diese Kultur vorzugehen. Niemals in der Menschheitsgeschichte hat die gesellschaftliche Intelligenz so frei von politischer Ökonomie reflektiert, wie es die bürgerliche Intelligenz seit den letzten fast 200 Jahren tut. Sie beschäftigt sich mit Ästhetik, mit Psychologie, mit Moral, mit Anthropologie, mit der ganzen Palette geisteswissenschaftlicher Disziplinen, Theorien und Erkenntnisstrategien, nur nicht mit politischer Ökonomie. Sie redet von Kunst, von Wille, von Sinnlichkeit, von Phänomen, von Existenz, von Kommunikation, von Diskurs, nur nicht von Industrie, Klasse, Konsum, Ware, Lohnarbeit und Kapital. Ich habe viele Jahre eine Lehrveranstaltung an der Universität gemacht und habe immer gestaunt, wie immun, in einem gutartigen, gar nicht abwehrenden Sinne immun, viele Studenten gegenüber politischer Ökonomie sind. Wie sehr sie davon überzeugt sind, dass sie mit ihren spezifischen geisteswissenschaftlichen Interessen den Kern dessen, was sich zu erkennen lohnt, treffen. Es ist, als lebten sie in einer eigenen Welt, die sich vor die reale Welt schiebt und die offenbar nur deshalb so viel Plausibilität hat, weil sie sich im Diskurs, wie man heute sagen würde, zu einer Totalität entfaltet, medial veranschaulicht und bebildert, eine Realität sui generis. Selbst da, wo die reale Welt einmal ins Blickfeld gerät, wie das zur Zeit der Studentenbewegung und danach in den sogenannten Kapitallesekursen zu sein schien, bleibt das Interesse nicht lange daran hängen. Es regt sich Überdruss. Der bürgerliche Geist wendet sich ab und wendet sich wieder seinen wahren Interessen zu. Treibt Psychoökonomie statt Ökonomie oder redet vom herrschaftsfreien Diskurs statt vom herrschenden Staat. Das heißt natürlich nicht, dass die vor- und frühbürgerlichen Intellektuellen politische Ökonomie getrieben hätten. Aber mangels eines gesellschaftsanalytischen Vokabulars waren sie gezwungen, in den Reflexionen, die sie betrieben, gesellschaftsanalytische Einsichten und gesellschaftsstrategische Absichten zu artikulieren. Wir können traditionelle Philosophien lesen als chiffrierte oder auch nicht chiffrierte Aussagen über Gesellschaft, ihre Verhältnisse, ihre Reproduktionsformen. Von Platons Metaphysik über den Nominalismus-Realismus-Streit des Mittelalters bis zur Hegelschen Wesenslogik gilt, dass die Philosophie entgegen ihrem unmittelbaren Anschein Gesellschaftstheorie produziert. Mittlerweile hat uns das 19. Jahrhundert ein gesellschaftsanalytisches Vokabular beschert, mit dem wir die Struktur, wie man heute sagen würde, Marx hätte gesagt, die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft, thematisieren und erkennen könnten. Aber nun, da wir dieses Vokabular haben, will niemand etwas davon wissen. Und wer es trotzdem benutzt, stellt sich außerhalb des bürgerlichen Reflexionszusammenhangs, stellt sich außerhalb der Universität, stellt sich außerhalb des sogenannten Diskurses. Die Reflexionsmittel, die diesen Diskurszusammenhang ausmachen, sind nicht mehr Transportmittel für gesellschaftstheoretische Erfahrungen, geschweige denn gesellschaftstheoretische Überlegungen. Sie sind es nur noch in symptomatischer Form, unwillkürlich. Denn was sie ignorieren, wogegen sie ihre eigene Welt entfalten, das setzt sich in ihnen als Fehlleistung, als symptomatische Leistung durch. Eben deshalb gibt es in unserer Zeit etwas, was es eigentlich in der Menschheitsgeschichte vorher nie gegeben hat, nämlich Ideologiekritik. Ideologiekritik, durchaus parallel zur nicht zufällig auch in unserer Zeit entstandenen Psychoanalyse, ist eine spezifische Form der Kritik, die versucht, Gedankengängen, Texten, die entgegen ihrer Oberfläche, entgegen dem Anschein, den sie besitzen, anderes verraten, zu Leibe zu rücken und herauszufinden, was sich da verrät und worum es in Wahrheit geht. Die Tatsache, dass es Ideologiekritik gibt, ist Ausdruck dessen, dass die bürgerliche Reflexion oberflächlich ihrer ganzen Erscheinung nach von gesellschaftlichen Interessen und gesellschaftlichen Analysen nichts wissen will. Der Grund für diesen schon fast 200 Jahre lang dauernden Zustand ist die Abdankung der bürgerlichen Intelligenz als politischer Kraft zu Anfang des 19. Jahrhunderts und die Ersetzung der von dieser bürgerlichen Intelligenz repräsentierten bürgerlichen Öffentlichkeit durch den Staat. Diese Abdankung nimmt aus Gründen, die in der Rückständigkeit Deutschlands bestehen, hierzulande eine besonders krasse Form an. Eben deshalb ist das, was die bürgerliche Intelligenz als abgedankte politische Kraft produziert, auch in Deutschland besonders instruktiv. Eine Rekonstruktion dessen, was da produziert wird, auch und gerade in der Kontinuität, in der es produziert wird und in den Etappen, die dabei durchlaufen werden, kann sehr interessante Aufschlüsse über die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft selber geben, weil es sich ideologiekritisch als zu entschlüsselnder Reflex eben dieser Entwicklung thematisieren und verstehen lässt. Abgedankt wird die bürgerliche Öffentlichkeit, die bürgerliche Intelligenz, nachdem sie sich in den vorangegangenen 200 Jahren als unmittelbare Kapitalklientel entwickelt und in der Französischen Revolution ihren ersten und letzten Triumph gefeiert hat. Sie wird abgedankt, weil nachdem die bürgerliche Klasse oder kurz gesagt das Kapital die politische Macht in der Französischen Revolution errungen hat, ihre Klientel, eben die bürgerliche Intelligenz, dem Kapital nicht mehr als die geeignete Kraft erscheint, die Sozialkonflikte und Klassenkämpfe unter Kontrolle zu halten. Die bürgerliche Intelligenz scheint im Gegenteil eher geeignet, diese Konflikte anzuheizen. Und deshalb geht das Kapital eine Allianz mit dem traditionellen Staat ein und entscheidet sich dafür, die bürgerliche Öffentlichkeit durch den Staat als politischen Sachwalter zu ersetzen. Solange das Kapital die politische Macht noch nicht innehat, geriert es sich noch als Sachwalter einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsperspektive, einer Gattungsgeschichte. Es macht sich zum Fürsprecher aller Klassen unterhalb der absolutistisch herrschenden Schicht, weil es an die politische Macht will und das nur durch einen Solidarpakt mit den anderen Klassen erreichen kann. In dem Augenblick, wo es die politische Macht errungen hat, gibt es diese gesamtgesellschaftliche Perspektive, diese gattungsgeschichtliche Fortschrittlichkeit auf und braucht deshalb diejenigen nicht mehr, die bislang diese Perspektive vertreten haben, die also Sprachrohr waren für die bürgerliche Klasse. Was bleibt der mit ihrer universalgeschichtlichen Perspektive, ihrer Gattungsfortschrittlichkeit alleingelassenen bürgerlichen Intelligenz zu tun? In Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts nimmt sie Anstoß am Verrat der eigenen Klasse. Anstoß daran, dass diese Klasse mit ihr plötzlich nichts mehr im Sinn hat und geht auf Distanz zu dem, was sie jetzt als rücksichtslose Abstraktheit und Konkurrenzhaftigkeit der eigenen Klasse diagnostiziert. Sie wird zum Reformer und Erzieher, so wie es paradigmatisch der späte Schiller in seinen ästhetischen Briefen zur Erziehung des Menschen vorführt. Er diagnostiziert die bürgerliche Gesellschaft als ein abstraktes, konkurrenzhaftes, mechanistisches Tierreich und setzt dagegen eine Erziehung des Menschen, eine ästhetische Durchbildung des Menschen, die aus ihm mehr macht als den Bewohner dieses Tierreichs und die damit die Bedingung dafür schafft, dass andere gesellschaftliche Verhältnisse, als er sie in der bürgerlichen Gesellschaft vorfindet, eintreten können. Was er gegen die Abstraktheit und Konkurrenzhaftigkeit seiner eigenen Klasse setzt, ist eine neue sinnliche Konkretheit und menschliche Solidarität, eine neue Ästhetik. Wenn es gelungen ist, den Menschen durchzubilden, ihn zu einem neuen, sinnlich konkreten, humanen, solidarischen Wesen zu formen, dann werden sich die Verhältnisse ändern. Solange dieses erzieherische Programm, das Schiller dem bürgerlichen Intellektuellen ans Herz legt, aber noch nicht verwirklicht ist, werden und müssen die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Auch und vor allem diejenige Instanz, die dafür sorgt, dass das Tierreich nicht ins Chaos gestürzt wird, dass ein Minimum an Ordnung und an Zusammenhang bestehen bleibt, nämlich das, was Schiller den Notstaat nennt, womit er eben den Staat meint, muss erhalten bleiben. Schillers Konzept ist also, die Verhältnisse sind, wie sie sind, chaotisch, tierhaft, konkurrenzhaft, abstrakt. Es braucht einen Zuchtmeister, den Notstaat, der für Ordnung sorgt. Die Verhältnisse selber lassen sich aber nicht ändern, solange nicht der Mensch ein anderer geworden ist. Und Aufgabe des bürgerlichen Intellektuellen ist es, den Menschen zu ändern. Das ist ein Teufelskreis. Hier soll unter dem Stichwort der Ästhetik, der ästhetischen Bildung, eine neue Lebensform herbeigeführt werden, die dann neue Verhältnisse schafft. Aber solange sie nicht herbeigeführt ist, bleiben die Verhältnisse so, wie sie sind. Wenn sie so bleiben, wie sie sind, dann fragt sich, wie soll eigentlich der neue Mensch herbeigeführt werden? Wie soll dieses Bildungskonzept in einer von Abstraktheit und Konkurrenzhaftigkeit bestimmten bürgerlichen Gesellschaft funktionieren? Dieser Teufelskreis ist Ausdruck der Zweideutigkeit derer, die das ästhetische Reformprogramm à la Schiller propagieren, eben der bürgerlichen Intelligenz. Sie hat als politische Kraft abgedankt, durch den traditionellen Staat ersetzt. Aber sie ist, und das macht ihre Zweideutigkeit aus, nach wie vor Kapitalklientel. Sie ist der ökonomische Hauptnutznießer der kapitalistischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Über Renten, über Gehälter, über Leibrenten, über Grundrente ist sie der Hauptempfänger dessen, was die Segnungen der kapitalistischen Entwicklung zugänglich macht und was eine konsumtive Existenz über der Sphäre der unmittelbaren gesellschaftlichen Reproduktion ermöglicht. Insofern sie ökonomischer Hauptnutznießer dieser Entwicklung ist, bleibt sie natürlich auch an die Verhältnisse gebunden, die sie ästhetisch überwinden will, denen sie ihre modifizierte Gattungsgeschichtlichkeit entgegenhält. Mehr noch, das, was sie den Verhältnissen als ästhetisches Programm entgegensetzt, ist vielleicht nur der Reflex, der Widerschein dieser ihrer Existenz in einer Gesellschaft, in der sie politisch nichts mehr zu bestellen hat, von der sie aber gleichzeitig ökonomisch wesentlich profitiert. In dieser Doppeldeutigkeit formiert sie sich als das, was bis in unsere Zeit hinein bekannt ist, als Bildungsbürgertum. Die Distanzierung von der Abstraktheit und Konkurrenzhaftigkeit der bürgerlichen Klasse, der bürgerlichen Gesellschaft, ist bei einem anderen Philosophen des 19. Jahrhunderts, bei Schopenhauer, sogar noch extremer. Schopenhauer ist kein ästhetischer Reformpolitiker mehr, wie das noch Schiller meinte sein zu können. Schopenhauer kündigt der bürgerlichen Gesellschaft und seiner eigenen Klasse den Dienst auf. Für ihn ist die bürgerliche Gesellschaft das Reich der miteinander im Streit liegenden Willen, beziehungsweise das Reich des einen Willens, der in Raum und Zeit herabgefallen, in tausend Körper zersprungen ist und sich nun gegenseitig bekämpft, in der Hoffnung, auf diese Weise sich als Totalität wiederherstellen zu können, mit dem Resultat, dass er eben diesen Kampf ad infinitum fortsetzen muss, weil er ständig die Entzweiung reproduziert, die er aufheben will. Das ist das Bild, das Schopenhauer von der bürgerlichen Gesellschaft entwirft. Er kennt aber nun eine zweite Instanz. Das ist der Verstand, der Geist, die Intelligenz. Und diese ist dem Reich der wollenden Leiber oder der als Leib erscheinenden Willen dienstbar. Sie ist als Verstand ein Mittel im Kampf der Willen gegeneinander. Wenn sie kein dienstbares Mittel sein will, dann kann sie sich aus diesem Reich der gegeneinander kämpfenden Willen nur herausmogeln, wenn sie ästhetisch zu diesem Reich auf Distanz geht, dieses Reich in die ästhetische Ferne bannt und auf diese Weise zeitweilig auch Befreiung davon erlangt. Indem sie diese Welt anschaut, tritt sie aus ihr heraus und tritt ihr gegenüber und ist insofern zeitweilig frei. Nur zeitweilig ist diese Befreiung, weil der Geist gebunden bleibt an den verkörperten Willen, an den Leib und insofern auch immer wieder zurückfällt in den Kampf. Die einzige echte Befreiung besteht nach Schopenhauer eben darin, dass der Verstand den Willen verneint, dass er tatsächlich seine Dienstbotentätigkeit aufkündigt und das heißt de facto sich selber vernichtet, denn ohne Leib ist er nichts. Das Nirvana, das der Geist anstreben kann, ist die letzte und wahrste Befreiung von einem Zusammenhang der kämpfenden Willen, von dem der Geist nichts mehr wissen will, von dem er sich distanzieren möchte. Individueller Eskapismus, das ist für Schopenhauer die Lösung für den Geist, für die bürgerliche Intelligenz. Der einzige Weg, der ihr bleibt, ist, dass sie sich selber zerstört, dass sie sich zugrunde richtet. Nur so kann sie aus dem Zusammenhang von Dienstbarkeit, die sie nicht will, und vom immer wieder eingefangen werden, das sie auch nicht will, herauskommen. Ideologiekritisch gesehen heißt die Botschaft von Schopenhauer, dass das bürgerliche Tierreich, das Reich der streitenden Willen, total ist, dass es keine Instanz dagegen gibt. In gewisser Weise ist das eine Verklärung des bürgerlichen Tierreichs. Es gibt nichts, was aus ihm herausführt, und das Einzige, was herausführt, ist die Selbstverneinung. Das Nichts ist die Selbstvernichtung, die absolute Dysfunktionalisierung der Intelligenz selber. Insofern leistet Schopenhauer einen sehr nützlichen ideologischen Beitrag zum Bestand dieses Tierreichs, das er angreift. Wie kommt Schopenhauer zu diesem quietistischen Pessimismus? Er reagiert damit auf eine linksliberale Intelligenz, die unter dem Eindruck der wachsenden sozialen Gegensätze des 19. Jahrhunderts das Schillersche Reformkonzept politisiert. Das ästhetische Reformkonzept wird unter dem Stichwort des Materialismus in ein Programm zur Parteinahme für die ausgebeuteten unteren Schichten, zur Hebung der Lebensbedingungen dieser Schichten umfunktioniert. Man denke dabei an die Theoretiker nach dem Vormärz oder an die Nachfolger der Saint-Simonisten und was es sonst noch an frühsozialistischen oder linksliberalen Bewegungen gab. Schopenhauer attackiert aber gerade den Glauben, dass es irgendeine ethische Haltung gäbe, die einen über den eigenen Interessenstandpunkt hinausführe und eine Möglichkeit der Parteinahme für andere eröffne. Davon will Schopenhauer nichts wissen. Für ihn gibt es entweder nur den Verstand, und der ist egoistisch, weil er dem eigenen Leib, den eigenen körperlichen, materialen Interessen dienstbar ist, oder die absolute Verneinung, und diese ist, wenn man so will, auch egoistisch, weil sie durch Selbstzerstörung oder durch individuellen Eskapismus sich herausmogelt aus dem Zusammenhang. Ein drittes gibt es für ihn nicht, und soll es nicht geben, nämlich eine ethische, moralische Parteinahme für irgendetwas. Aber genau das ist es ja, woran die linksliberalen oder frühsozialistischen Theoretiker glauben. Dass es ein stellvertretendes Eintreten gäbe, eine Parteinahme für die gesellschaftlichen Gruppen, die Hauptopfer der kapitalistischen Entwicklung sind. Vielleicht müsste sich Schopenhauer von diesem Materialismus auch gar nicht so sehr fürchten, müsste gar nicht so großartig seine Theorie vom kämpfenden Willen entfalten. Nehmen wir den vielleicht bekanntesten Vertreter dieser Richtung, zumindest in Deutschland, nämlich Ludwig Feuerbach. Dann sehen wir, dass dieser Materialismus gegen die kapitalistische Abstraktheit und konkurrenzgesellschaftliche Aggressivität eine sinnliche Konkretheit, eine kontemplative Humanität vertritt, der schon Marx den Vorwurf gemacht hat, dass sie von Arbeit nichts wissen will und dass sie im Wesentlichen eine passive Genusshaltung gegenüber der Welt sei, dass das Einzige, was sie vom Hedonismus unterscheidet, das Insistieren auf Simplizität, auf leiblicher Bescheidung ist. Was Feuerbach predigt, ist, dass man sich der Welt freuen soll, dass man sie genießen soll, dass man die Sinne gebrauchen soll, dass man in der Welt sich als in der einzig vorhandenen einrichten soll. Kurz, was er predigt, ist eine Form der Konsumtion, der passiven Versöhnung mit der Welt, ist eigentlich nur das bürgerliche Dasein, das diese Rentiersschicht des 19. Jahrhunderts, diese bürgerliche Intelligenz, dank ihrer ökonomischen Gutgestelltheit tatsächlich führt. Darin liegt aber nun tatsächlich ein objektives Moment von Zynismus. Feuerbach will Partei für die Ausgebeuteten ergreifen und preist ihnen das Leben derer an, die ihr gutes Leben auf die Ausbeutung eben dieser Schichten gründen. Feuerbach erhebt zu einem gesellschaftlichen Ideal, was doch nur ein Ausfluss der kapitalistischen Entwicklung ist, gegen die er dieses Ideal geltend macht. Der objektive Zynismus der Feuerbachschen Reformvorstellungen wird vielleicht nicht zuletzt symptomatisch daran deutlich, dass sich die ganze Gesellschaftskritik bei Feuerbach letztendlich auf Religionskritik reduziert. Warum? Feuerbach wirft der Religion ihre Jenseitigkeit und Abstraktheit vor, wirft ihr vor, dass sie die Welt als im Dienste eines höheren Zwecks stehend betrachte, nicht so nehme, wie sie sei, nicht als sinnliche Totalität und Konkretheit, sondern sie auf etwas beziehe, was als Negation dieser Welt erscheine. Genau dieses Moment hat aber die Religion mit dem Kapital gemeinsam. Denn auch das Kapital betrachtet die Welt nicht in ihrer unmittelbaren Sinnlichkeit und Konkretheit, sondern bezieht sie auf einen höheren Zweck, nämlich auf den der Verwertung. Die Erscheinungen, also das, worum es den ästhetischen Reformern bis hin zu den Sozialreformern geht, Erscheinungen, an denen man sich delektieren, auf die man sich ästhetisch beziehen, mit denen man konsumtiv Umgang pflegen kann, sind für die Religion und für das Kapital Durchgangsmomente, nichts positiv und unmittelbar Geltendes. Feuerbach stört an der Religion, dass sie ans Kapital erinnert. Mit der Religion will er zugleich jede Form der Transzendenz und Durchdringung der Verhältnisse aus der Welt schaffen. Er will alle Gesellschaftsmitglieder darauf vereidigen, zumindest ideologisch nur diese Unmittelbarkeit, diese Positivität im Blick zu behalten und die Prozesse, die dahinter ablaufen und von der diese Unmittelbarkeit doch in Wahrheit nur ein Abfallprodukt, ein Resultat ist, aus dem Blickfeld schaffen. So gesehen ist Feuerbach, auch wenn er das subjektiv seinem eigenen Bewusstsein nach gar nicht ist, objektiv ein Zyniker und ein Ideologe. Dass diese sich selber den Begriff verschlagende Sozialkritik, die Feuerbach praktiziert, im Zeitalter der sich zuspitzenden Klassenkämpfe nicht verfangen kann, liegt auf der Hand. Gegen den Feuerbachschen Versuch, die konsumtiv-kontemplative bildungsbürgerliche Existenz als Vorbild hinzustellen, schlägt die sozialistische Theorie, schlägt das Proletariat in den Klassenkämpfen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Bürgertum zunehmend als Nutznießer und Schmarotzer des Kapitals eben diesem Kapital zu. Musik. Das, was das Bildungsbürgertum seit Anfang des Jahrhunderts erreichen will, nämlich die Suggestion einer kritischen Distanz zur bürgerlichen Gesellschaft zu behaupten und eine ästhetische Lebensreform zu propagieren, die für sich in Anspruch nimmt, eine Alternative zur bestehenden bürgerlichen Gesellschaft zu sein, das wird im Zeitalter der sich zuspitzenden Klassenkämpfe als Unwahrheit durchschaut und das Bildungsbürgertum fällt auf die Seite des Kapitals, dessen Klientel es ja auch tatsächlich ist. Das ist genau der Punkt, an dem jemand wie Nietzsche ins Spiel kommt. Er reagiert auf diese Zuordnung des Bildungsbürgertums zur Kapitalseite mit dem affirmativen Bekenntnis zur Nutznießerrolle dieser bildungsbürgerlichen konsumtiven Schicht. Nietzsche bringt aber den Zynismus nicht auf, einfach zu sagen, wir haben Glück gehabt, wir sind die Rentiers, wir sind wesentlich damit befasst, die Reichtümer zu konsumieren, die das Kapital mit seinen perfektionierten Ausbeutungspraktiken schafft. Diesen Zynismus, der objektiv darin steckt, dass er sich zu dieser Nutznießerrolle bekennt, verbrämt er mit Hilfe einer Geschichtstheorie. Er legitimiert die konsumtive Rolle des Bildungsbürgertums durch die Konstruktion einer Herrenrasse, die die ganze Menschheitsentwicklung nicht als eine Geschichte der Klassenkämpfe, wohl aber als die einer Zweiteilung der Gesellschaft in Herren und Sklaven, Aristokraten und Gemeine begreift und die die Herrenrasse zum Subjekt eines sozialdarwinistischen Bildungsromans erklärt. In die Tradition dieser Herrenrasse, die Subjekt dieses Bildungsromans bzw. der Menschheitsgeschichte ist, stellt er nun das konsumtive Bildungsbürgertum seiner Zeit. Zuerst in der Antike ist diese überlegene Gruppe der Gesellschaft eine naiv drauf losschlagende Herrenschicht, die Aristokratie. Diese geht dann aus Gründen, die bei Nietzsche nicht ganz klar werden, in sich, geht in die Reflexion, wird weich und zieht sich Tugenden, speziell christliche, zu. Sie legt ihre alte affirmative, drauflosschlägerische Seite ab und wird zu einer grüblerischen, von Gewissen gepeinigten, von Solidaritätsempfindungen heimgesuchten Gruppe, die dann speziell in der christlichen Entwicklung die Oberschicht darstellt. Dies ist für Nietzsche die Krise dieses historischen Subjekts. Wenn es jedoch diese Krise überwunden hat, und Nietzsche ist guten Mutes, dass die Aristokratie diese Krise überwinden wird, dann wird sie als neue konsumtive Aristokratie, also eigentlich als die Schicht der nietzschischen Zeit, wieder strahlend emporsteigen und wird ihre alte herrische Position in der bürgerlichen Gesellschaft wieder einnehmen. Durch ihre Krise hindurch hat sich die Aristokratie erneuert und sich im Wortsinne raffiniert. Sie hat sich neue Techniken der Herrschaft, der Rancune, der Auseinandersetzung, neue Spielformen des Sich-Behauptens angeeignet, die nun ihr Leben noch viel strahlender und viel großartiger machen. Aus der fundamentalen Krise geht der zarathustrische neue Mensch hervor, der aber nichts anderes ist als ein verklärter Repräsentant der bildungsbürgerlichen Schicht. Als dieses auf den höchsten Stand evolutionierte biologische Telos des menschlichen Geschlechts ist die neue Konsumaristokratie legitimer Empfänger der materialen Segnungen der industriekapitalistischen Gesellschaft, die sie für ihren virtuosen ästhetischen Lebensstil nutzt, der nun allerdings nicht mehr wie bei Schiller Vorbildfunktion, sondern nur noch Vorzeigefunktion hat. Er soll ja nicht mehr wie bei Schiller irgendwann die Menschheit insgesamt verändern, neu schaffen, neu bestimmen, ästhetisch umbilden, sondern er ist Sache einer bestimmten Schicht, für die die Gesellschaft da ist, für deren aufwendigen und virtuosen Lebensstil die Gesellschaft eigentlich arbeitet. Auf die Seite der Gesellschaft, die dieser Schicht zuarbeitet, ihr ihren Lebensstil ermöglicht, und das ist das Besondere sozusagen Klassenkämpferische an Nietzsche, auf diese Seite der Gesellschaft fallen sowohl die Arbeiter als auch die Kapitalisten. Nietzsche wird nicht müde, gegen die Pfeffersäcke und Krämerseelen zu Felde zu ziehen, und das hat ihm völlig ungerechtfertigterweise den Ruf eines Gesellschaftskritikers, eines quasi Sozialisten, eingetragen. Musik. Was ermöglicht aber nun diese Verkehrung der tatsächlichen Verhältnisse, in der das Kapital nur ein Faktotum ist für die höhere Lebensform dieser Konsumaristokratie, die als eigentliches historisches Subjekt erscheint und der das Kapital zu Diensten ist, damit sie so leben kann, wie es ihr zusteht? Es gibt drei Gründe dafür, dass Nietzsche diese merkwürdige Perspektivenverschiebung vornehmen kann. Der erste ist ein psychologisches Moment. Für das Bildungsbürgertum, das seine alternative Lebensform gegen die Tatsächlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft hochhält, ist die kritische Distanz zu ihr unerlässlich. Der Anspruch, etwas zu zelebrieren, etwas zu tun, was in kritischer Distanz steht zur Tatsächlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Nietzsches geschichtsphilosophische Konstruktion, in der das Kapital, also die eigentliche Substanz, von der das Bildungsbürgertum zehrt, zu dessen Faktotum herabgesetzt wird, muss deshalb auf das nutznießende Bildungsbürgertum einen unwiderstehlichen Reiz ausüben. Sie ermöglicht es der bürgerlichen Intelligenz, ihre mit den Insignien ästhetischer Virtuosität und aristokratischer Genussfähigkeit versehene Konsumentenexistenz zu verknüpfen mit der schmeichelhaften Illusion, nicht nur ihre Rolle als kritische Distanz zur Gesellschaft behauptende Schicht zu wahren, sondern diese Distanz als noch tiefere und radikalere Kritik gegen die sozialistische geltend zu machen. Zum anderen ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der Nietzsche seine Philosophie ausarbeitet, genau jene Zeit, in der in Deutschland der Staat eine ganz eigene Kraft wird, eine über den Klassen stehende Souveränität und Eigenständigkeit gewinnt, die ihm tatsächlich den Anschein verleiht, als sei er das gesellschaftliche Telos, das gesellschaftliche Subjekt, für das die übrige Gesellschaft da sei. So sehr Nietzsche einerseits gegen den preußischen Staat polemisiert, so sehr kann er andererseits am preußischen Staat und an seiner Gesellschaftsüberhobenheit sich das Beispiel nehmen für das, was er seiner Konsumaristokratie konzedieren möchte, nämlich, dass sie eine über der Gesellschaft, die für sie da ist, stehende Macht ist. Die Konsumaristokratie wird in gewisser Weise abgebildet auf den tatsächlich bestehenden preußischen oder dann deutschen Staat, der so tut, als wäre er der Herr der Geschichte und der Herr der Gesellschaft, auf den diese in ihren Abläufen bezogen bleibt. Das dritte und vielleicht wichtigste ist ein ökonomisches Moment, das Nietzsche die erwähnte Verkehrung ermöglicht. Im Zuge der kapitalistischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts kommt es zu einer immer größeren, immer massiveren Produktion von Wert in Gestalt von Konsumgütern. Gleichzeitig wird der Wert, der in Form von Lohn an diejenigen, welche diese Konsumgüter produzieren, ausbezahlt wird, durch die extensiven und intensiven Ausbeutungstechniken, die das 19. Jahrhundert charakterisieren, immer geringer, was massive Pauperisierung zur Folge hat. Die Schere zwischen der vorhandenen Kaufkraft und dem, was tatsächlich produziert wird, wird auf der direkten Ebene von Produzenten und Kapital immer größer. Eben deshalb kommt im 19. Jahrhundert der quasi außenstehenden, durch Renten dotierten bildungsbürgerlichen Schicht eine immer größere Rolle in der Wertrealisierung zu, also im Kauf der produzierten Güter und in ihrer Rückverwandlung in Wert, der wiederum als Kapital verwendbar ist. Das Bildungsbürgertum muss, was die Konsumption angeht, die Lücke füllen, die dadurch entsteht, dass die Arbeiter zu wenig Lohn bekommen, um die von ihnen produzierten Güter kaufen zu können. Das ist der Grund, warum das 19. Jahrhundert im sogenannten Fonds de siècle endet, also in einer Luxusgesellschaft, in der auf den oberen Etagen ungeheuer konsumiert wird und in der die Gesellschaft insgesamt zugeschnitten scheint auf den Konsum dieser oberen Etagen. Eine Spätfolge dieses Phänomens besteht darin, dass bis heute die Antiquitätengeschäfte überquellen von den merkwürdigen Konsumgütern, die für das Fonds de siècle Bildungsbürgertum produziert wurden, um die Kluft zu schließen, die durch die spezifischen Ausbeutungspraktiken des 19. Jahrhunderts aufgerissen wurde. Tatsächlich aber lässt sich durch eine Hebung des Luxuskonsums die Schere, die sich durch die ungeheure Steigerung der Produktivität und durch die gleichzeitige absolute Verarmung der arbeitenden Schichten öffnet, nicht schließen. Deshalb kommt es am Ende des 19. Jahrhunderts zu einer vom Staat vorangetriebenen Entwicklung, in der versucht wird, durch sozial- und steuerpolitische Maßnahmen, durch die Zulassung von Gewerkschaften, durch regulierte Klassenkämpfe etc. eine gewisse Umverteilung vorzunehmen, um die Kluft zwischen dem, was die arbeitenden Schichten produzieren, und dem, was sie dafür bekommen, so weit zu schließen, dass tatsächlich ein bestimmtes Quantum Kaufkraft erhalten bleibt und das, was die Produktivität hervortreibt, auch auf dem Markt unterzubringen ist. Diese Sozialstrategien, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann in das 20. Jahrhundert hinein verfolgt werden, führen zu der Ersetzung der Klassenkampfgesellschaft des 19. Jahrhunderts zu einer, mit allem Vorbehalt gesagt, Massenkonsumgesellschaft des 20. Jahrhunderts. Einer Gesellschaft, in der eine Umverteilung mit Hilfe des Staates so weit statt hat, dass diejenigen, die produzieren, auch wesentlich daran beteiligt sind, dass die ungeheuren Quanten, die da produziert werden, in ihrem Wert realisiert und das heißt letztendlich konsumiert werden können. Dieser Fortgang zur Massenkonsumgesellschaft bedeutet eine radikale Entwertung des bis dahin von der bildungsbürgerlichen Schicht gepflegten konsumtiven Erscheinungskultes, eine radikale Entwertung des Pochens auf eine alternative, ästhetische Lebensform mit dem ganzen materialen Fundament, das diese ästhetische Lebensform von Anfang an hat und das die Schicht, die diese ästhetische Lebensform praktiziert, als die Hauptnutznießerin der kapitalistischen Entwicklung ausweist. Der Erscheinungskult wird nicht etwa deshalb entwertet, weil das, was vorher Privileg der bildungsbürgerlichen Schichten war, eine Massenerscheinung wird. Er ist nicht deshalb entwertet, weil die Bildungsbürger sich jetzt deklassiert fühlen, denn es setzen sofort wieder neue Differenzierungen ein, die es ihnen ermöglichen, trotzdem das Gefühl zu haben, etwas Eigenes zu sein und ihren besonderen Status aufrechterhalten zu können. Der Erscheinungskult ist vielmehr deshalb entwertet, weil im Zuge dieser Herausbildung einer Massenkonsumgesellschaft die Suggestion der unmittelbaren Erscheinung, der ästhetischen Unmittelbarkeit, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Indem das Kapital massenhaft industriell produziert, zeigt es die Erscheinungen als das, was sie wirklich sind, nämlich bloße Durchgangsmomente der Verwertung. Es löst sie als Erscheinungen auf. Es zeigt, dass sie vermittelt sind und dass sie eigentlich nur kurze Momente sind in einem Prozess, in dem ihre Erscheinungsqualität eben nur Schein ist. Angesichts der Massenhaftigkeit dessen, was produziert und konsumiert wird, müssen die Menschen erkennen, dass sie Wertrealisierer sind, die als Konsumenten nicht etwa ein unmittelbares Verhältnis zu Erscheinungen, zu Gegenständen haben, sondern dass sie die Arbeit der Vernichtung von Erscheinungen leisten, zum Zwecke der Realisierung des Werts, der in den Erscheinungen steckt. Was das 19. Jahrhundert oder die Bildungsbürgerschicht sich noch gar nicht vorstellen konnte, ist eine für unser Jahrhundert maßgebende und prägende Erfahrung. Dass das, was da vor uns ist, keine unmittelbare Erscheinung, sondern ein Gesetztes ist, das wir vernichten müssen, damit seine Gesetztheit deutlich und der Wert dahinter sichtbar wird, der es ausmacht und der es gesetzt hat. Das ist der eigentliche Entwertungseffekt, der hier greift. Der für das 19. Jahrhundert so entscheidende Kult der unmittelbaren Erscheinung lässt sich nicht mehr aufrechterhalten, angesichts der Art, wie das Kapital durch die Erscheinung hindurch sich nun direkt und erkennbar reproduziert. Das ist die Stunde der Phänomenologie und ihres zutiefst halluzinatorischen Duktus. Husserls Devise lautet: zurück zu den Sachen selbst. Weg von Empirismus, Psychologismus, Subjektivismus, weg von der Zeug- und Gebrauchshaltung gegenüber den Dingen, hin zum objektiven Gehalt der Phänomene. Gegen die von keinem Erscheinungskult mehr zu leugnende Benutzung der Dinge durch die äußerliche Kapitalrücksicht macht Husserl in einem halluzinatorischen Gestus sozusagen ein Gegenkapital geltend. Ein unmittelbares Wesen in den Erscheinungen selbst, das, wenn man es denn ins Auge fasst, wenn man Wesensschau betreibt, diesen Erscheinungen ihre Eigenständigkeit, ihre Haltbarkeit bewahrt. Gegen die falsche Vermittlung, die doch zugleich die allgemeine Vermittlung ist, die die Wertrealisierung darstellt und die ihren gesellschaftlichen Ausdruck im Konsum findet, den Husserl mit Begriffen wie Subjektivismus oder Psychologismus meint, gegen diese falsche Vermittlung, die die Erscheinungen immer nur als Momente zeigt und dann aufhebt, versucht Husserl ein Moment, ein Kapital zu ergreifen, das den Phänomenen eigen ist und das den Phänomenen gegen ihre Vergänglichkeit Bestand verleiht. Das heißt, er kann nicht mehr festhalten an der Unmittelbarkeit der Erscheinungen, auf die das 19. Jahrhundert sich etwas zugute hält. Er muss akzeptieren, dass die Erscheinungen vermittelt sind, aber um diese negative Vermittlung durch das Kapital nicht benennen zu müssen, schreibt er ihnen, sozusagen als Vexierbild des Kapitals, eine phänomenimmanente Vermittlung, eben dieses Wesen zu, das per Wesensschau gewahrt wird. Es ist Husserls Leistung, dass er halluzinatorisch einen Kapitalkult treibt, der das eigentlich doch die Erscheinungen zerstörende, das erscheinungsfremde Kapital in die Erscheinungen band und zu einem Haltepunkt, zu einem Substrat, zu einer Substanz eben der Erscheinungen macht. Damit kann er einen Erscheinungskult treiben, der nun allerdings nicht mehr wie im 19. Jahrhundert konsumtive und ästhetische Dimensionen aufweist. In Husserls Phänomenologie wird die Erscheinung zu einem Statussymbol, zu einem Ausweis der Überlegenheit, der Stellung dieses Bildungsbürgertums, das die Phänomenologie treibt. Denn die Erscheinung ist gerettet durch dieses Vexierbild des Kapitals, das in sie selber hineingebannt ist. Aber sie ist gerettet eigentlich mehr als etwas, das denjenigen, der sich ihrem Dienst priesterlich weiht, heraushebt und er als einen Schüler und Jünger der Erscheinung ausweist, als dass tatsächlich ein irgendwie konsumtives oder ästhetisches Verhältnis dadurch hergestellt würde. Insofern ist die Husserlsche Phänomenologie von Anfang an ein Restposten des Erscheinungskultes des 19. Jahrhunderts. Bei Husserl soll das Wesen, die Idee, das Sein, das in die Erscheinung gebannte Kapital, ein der Willkür des Subjekts entzogenes Objektives sein. Bei Heidegger, dem Schüler Husserls, spielt das Subjekt, bei Heidegger heißt es Dasein, in seiner emphatischen Form dann doch wieder eine konstitutive Rolle. Ohne das sich behauptende, ins Nichts sich haltende Dasein, sprich ohne das Subjekt, ist bei Heidegger das Sein bedroht, hat es keine Lichtung, kann es sich nicht ereignen. Das heißt, es kommt dem Subjekt für dieses objektive Wesen eine wesentliche und in der Tat konstitutive Rolle zu. Aus der Husserlschen Ontologie der Seinslehre wird die Heideggersche Existenzialontologie, die Lehre von dem Zusammenhang zwischen Dasein und Sein. Heidegger reagiert damit auf den Faschismus. Er setzt politische Entwicklungen in philosophische Konstruktionen um. Wenn das Husserlsche Sein, das nach dem Gusto des Konsumenten in die Immanenz des Phänomens zurückgestauchte Kapital ist, dann ist das Heideggersche Sein dieses Kapital, zusätzlich der politischen Veranstaltung, die es in Kraft zu halten dient. Heidegger fasst in Worte, was angesichts der damaligen gesellschaftlichen Krise evident wird. Dass es subjektiv politischer Veranstaltungen bedarf, um die objektiv ökonomische Struktur der bürgerlichen Gesellschaft in Kraft zu erhalten. Das, was die führerkultliche Bewegung tut, nämlich die politischen Bedingungen dafür zu schaffen, damit das Sein, das Kapital, sich weiter ereignen kann, das tut Heidegger in philosophischer Form. Das Dasein hält sich ins Nichts hinaus, schafft die Lichtung, auf der sich das Sein weiter ereignen kann. So sehr Heidegger auch immer wieder mystifiziert wird, Seine Philosophie ist wirklich ganz einfach. Das, was Heidegger retten will und wozu er die politisch-subjektive Veranstaltung braucht, das ist der bürgerliche Erscheinungskult in seiner phänomenologischen Husserlschen Form. Und das Dasein, das er sich vorstellt, ist der Bildungsbürger, der diesen Erscheinungskult betreibt. Aber in der Wirklichkeit ist es anders. Da geht es um die Rettung des Kapitals, um die Rettung der kapitalistischen Reproduktionsordnung und um die Rettung der kapitalisierten Arbeit. Deshalb ist auch das Dasein, das Subjekt, das in der politischen Wirklichkeit tätig ist, nicht ein Bildungsbürger, sondern ein Pseudoproletarier, ein Kleinbürger, jemand, der sozusagen seiner Charakterologie nach beanspruchen kann, das Volk zu vertreten. Als Heidegger, nachdem er zuerst vom Faschismus das Rezept philosophischen Denkens abgeschrieben hat, als Heidegger mitbekommt, dass die Realität doch anders aussieht, ist er vergrätzt, zieht sich in seinen Schmollwinkel zurück und will von der Realität, der er die Philosophie entlehnt hat, nichts mehr wissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt sich zunächst die Existenzialontologie fort, allerdings in zwei Hälften auseinandergesprengt. In der rechten mythologisierenden Ontologie, an der Heidegger selber noch partizipiert, verkehrt sich das Husserlsche Sein, das Husserlsche Wesen, in Sinn. Was einst halluzinatorisch als objektiver Gehalt in den Erscheinungen beschworen wurde, der ihnen Bestand verleiht, ist jetzt nur noch das Raunen der Tradition, das heißt der Konsens, auf den sich die Bildungsbürger berufen und den sie selber bilden. Im anarcho-individualistischen Existenzialismus überlebt das Daseinsmoment als der Gestus engagiert entschlossenen Handelns, das sich in verschiedenen Akten immer wieder der Erscheinungswelt zuwendet, um jedes Mal wieder die Erfahrung von deren Nichtigkeit und Sinnlosigkeit zu machen. Diese beiden Momente sind die Konkursmasse dessen, was bei Heidegger als Paket vorhanden war. Aber allmählich setzt sich dann im Zusammenhang mit der Wohlstandsgesellschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausbildet, ein neues Paradigma durch. Das Paradigma der Kommunikation. Kommunikationstheorie, heute heißt es Diskurs, ist eine Phänomenologie, die auf die gesellschaftsstiftende Funktion der Phänomene abstellt und baut. Gegen die Fremdbestimmtheit, die blinde Verwertung der Phänomene, dagegen, dass die Erscheinungen nur Durchgangsmomente sind, wird jetzt nicht mehr ein eigenes, in ihnen steckendes Kapital aufgeboten, eine innere Substanz, sondern ihre Bedeutung als intersubjektive Spielmünzen. Auch die Kommunikationstheorie teilt mit Husserl die Überzeugung, dass die Phänomene dazu tendieren, fremdbestimmt zu sein, konsumiert zu werden im Dienste des Werts, der in ihnen steckt und der aus ihnen herausgebracht werden soll. Aber sie flüchtet nicht mehr in ein angebliches Wesen, das in den Erscheinungen steckt und das sie immun macht gegen die Fremdbestimmtheit, sondern sie unterläuft die Fremdbestimmtheit, indem sie sagt, eignen wir uns die Dinge an, und zwar anders, als wir sie uns eigentlich aneignen sollen. Konsumieren wir sie nicht, sondern spielen wir mit ihnen. Nehmen wir sie nicht privativ auf, sondern lassen wir sie in der Öffentlichkeit und vergesellschaften wir uns mit Hilfe ihrer und durch sie. Das ist die Botschaft der Kommunikationstheorie, der die Erscheinung Symbol ist, also etwas, das Menschen zusammenfügt und über das sich Menschen spielerisch und durch die Organisation dieser Erscheinung qua Symbolen vergesellschaften. Der Witz der Kommunikationstheorie besteht darin, dass sie das verdoppelt, was das Kapital selber macht, dass sie nur eine unmittelbare Theoretisierung der Reklametechnik ist. Was der Kommunikationstheoretiker sagt, nehmen wir die Erscheinungen als Spielmünzen, Symbole, nehmen wir sie nicht privativ an uns, sondern lassen wir sie im freien Raum der Öffentlichkeit stehen, vergesellschaften wir uns über sie, ist im Prinzip das, was uns auf Plakaten die Zigarettenindustrie empfiehlt. Come together. Es ist eine wesentliche Bestimmung der heutigen Gesellschaft, dass das Kapital so verfährt. Und wenn die Kommunikationstheorie eben diese Anregung aufnimmt und daraus eine Gesellschaftstheorie bastelt, dann zeigt sich, wie stark offenbar die Suggestion ist, die da ausgeübt wird, wie bereitwillig wir darauf eingehen und uns auf diese Weise unseren Konsum, der uns vereinzelt und privativ macht, gesellschaftsfähig machen lassen, dass wir ihn mit dem Mantel des Come-Together, eben des Vergesellschaftens, behängen. Worin besteht das Neue dieser Situation? Bis zu Husserl konnten die bürgerlichen Intellektuellen, die sich als Theoriebildner betätigten, für sich in Anspruch nehmen, dass das, was sie als Lebensform verkündeten, ihrer eigenen Existenz entspringt. Dass diese Existenz durch das Kapital gesetzt war, machte sich in ihren Reflexionen geltend als durchgängiges Gefühl der Fremdbestimmung durch äußere Mächte, die man durch die Wahrung kritischer Distanz zu bannen versuchte. Das Neue an der Kommunikationstheorie ist, dass sie ein Modell übernimmt, das tatsächlich gesellschaftsübergreifend und das nicht mehr schichtspezifisch zu vereinnahmen ist. Sie stellt kein eigenes schichtspezifisches utopisches Modell mehr auf, sondern übersetzt eine gesellschaftszentrale Strategie des Kapitals in eine Gesellschaftstheorie, die das Utopische in die Befolgung dieses Modells setzt. Indem das Kapital mit seinen Reklameveranstaltungen selbst für die kommunikationstheoretische Utopie einsteht, ist auch kein Raum mehr für einen Bruch zwischen bürgerlicher Intelligenz und den Verhältnissen. Die Kommunikationstheorie markiert deshalb die Aussöhnung zwischen dem Kapital und seiner bildungsbürgerlichen Klientel. Das war Sachzwang FM für heute. Heute ging es viel über Kunst, Philosophie, Kultur, eigentlich über das Spektakel, über den bürgerlichen Kultur- und Denkbetrieb. Thema war heute also Kulturarbeit und sozialer Frieden. Wir haben zwei Beiträge gehört, zuletzt von Ulrich Enderwitz. Aufsatz mit dem Titel 200 Jahre deutsche Intelligenz. Wobei das sehr vorbildlich war. Im doppelten Sinne war von der Bildungsbürgerklasse die Rede, der sogenannten Intelligenzia, und auch von der deutschen Ideologie. 200 Jahre davon. Als erstes haben wir aber in den ersten 70 Minuten einen Text von Bernd Beyer gehört mit dem Titel Über das Unbehagen an der Kulturindustrie. Die Bewegung der französischen Kulturprekären und die Kritik des Spektakels. Indoktrinator hofft, dass es Ihnen und euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss.